Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Möchtest du anmoderieren, Kathi? Ich bin aber gar nicht drauf vorbereitet. Was wird das hier in der Sendung mit dem Nerd? Ja, was? Was? Nein. Nerd, Nerd, Nerd? Wie lange machen wir das jetzt schon? Hörst du mal den Podcast überhaupt, dass du nicht weißt, wie der Sendung mit dem Nerd funktioniert? Seit ich nicht mehr arbeite, komme ich nicht mehr so gut dazu und ich habe es mir nicht gemerkt von vorher. Was hast du dir nicht gemerkt? Wie die einzelnen Sendungen sind und was dran ist und überhaupt. Okay. Also wir machen hier Hoaxilla, den skeptischen Podcast aus Stuttgart. Und hier ist die Story der Woche. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Okay, die Story der Woche. Ihr werdet es nicht glauben, aber den Sandman gibt es wirklich. Ja. Oder so. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerd, Nerd, Nerd. Ja. Dem diskordianischen Nerd-Gedöns-Kram-Dingsi-Podcast. Das war aber jetzt haarscharf, ne? Ja, wenn du mich so zum Podcasten verführst und mir nicht sagst, für welchen Podcast, das hätte jetzt auch eine schlechte schon Folge sein können. Prinzipiell ja, aber ich meine, also wir reden über Comics, also es ist schon mal tendenziell eher meine Richtung. Ja. Und nicht deine Sendung, also nicht, dass das Thema Comics bei dir nicht auch mal vorkommen kann, aber da wir Sachen ja besprechen und nicht irgendwelche Theorien uns ausdenken, ist es also schon mal tendenziell mein Ding. So. Ich habe mir noch nie irgendeine Theorie ausgedacht. Entschuldigung, ich frevel. Und da hier mehr als eine Person sitzt, nämlich ich, ja, die hoffentlich nicht ausgedacht ist von mir, also eingebildet, kannst ja schon mal nicht die Sendung mit dem Nerd sein, die eine Solo-Sendung ist. Da bist du immer solo bei der Sendung mit dem Nerd? Immer. Immer? Immer. Ist das nicht sehr traurig und einsam? 50 Mal schon. Happy Birthday. Ja, wir hatten Geburtstag jetzt vorgestern, also ja. Der Podcast auch Geburtstag. Am 12.04. Wir nehmen am 14. auf. Ja, wir zünden nachher noch ein Tischfeuerwerk an. Oder den Tisch. Das wird eher der Fall sein, weil wir kein Tischfeuerwerk da haben. Genau, dann müssen wir den Tisch in die Luft jagen. So. Contenance, wir möchten auch heute tatsächlich, was ungewöhnlich ist, wenn hier mehr als ich sitze, über Comics reden. Comics! Comics. Du bist nicht so der Comic-Mensch, ne? Nee, also es gibt ein paar wenige, die ich gelesen habe und die ich mag und die ich gut finde. Ich finde Comics prinzipiell eine gute, schöne, spannende Gattung der Literatur. Ich dachte, du sagst jetzt, ja, ich finde Comics prinzipiell eine gute Sache. Ja, nee. Ich tue mich schwer mit Comics, weil ich ganz schwer parallel eine Text- und Bildebene erfassen kann. Da bin ich nicht gut drin. Das muss man können, das ist tatsächlich wichtig. Wir haben zwei Sachen hier liegen, die wir gemeinsam gelesen haben. Eine Sache, die mehr oder weniger du dir aus der Bücherei ausgeliehen hattest und eine Sache, die ich mir ausgeliehen hatte aus der Bücherei. Im zweiten Teil der Sendung haben wir nochmal so einen kleinen Schwerpunkt, wo es dann auch nochmal so ein bisschen erweitert darum geht. Also im ersten Teil wollen wir ein bisschen über Sandman Overtüre oder Sandman Overture reden, was ich glaube die aktuell letzte Sandman-Reihe gewesen ist, die rausgekommen ist vor ein paar Jahren. bei Vertigo/DC. Ich weiß, dass jetzt aktuell Neil Gaiman wieder für Vertigo/DC eine Sandman-Reihe und ein Sandman-Imprint tatsächlich irgendwie so starten wird. Ich habe mich mit Sandman tatsächlich noch gar nicht so großartig auseinandergesetzt. Ist immer so ein blinder Fleck auf meiner Karte. Und wir reden heute eben über Sandman Overture, was so ein bisschen so ein Prequel ist. Hm. Wir werden gleich mal rausarbeiten, ob es gelungen ist. Wie gesagt, du kennst das, was danach kam, auch noch nicht, ne? Nee, gar nicht. Also ich bin ein großer Fan von Neil Gaiman. Aber jetzt nicht so ausführlich, weil wir sind in der Themenvorstellung. Okay. Und deshalb kam ich drauf, dass ich mal auch mal die Comics von ihm lesen wollen würde. Und im zweiten Teil der Sendung reden wir über einen Comic aus dem Reprodukt-Verlag, meiner Meinung nach ein Comic-Verlag, der auch in deutschsprachigen Comic-Podcasts zu kurz kommt. Also es wird unheimlich viel über Panini und Splitter geredet und ich unterstelle da einfach mal, weil die schön damit beschäftigt sind, alles zu bemustern und Leute deswegen das viel besprechen. Und Reprodukt ist wirklich, also ich merke das immer wieder, wenn ich einen Comic von denen in der Hand habe, echt wunderbar. Wir reden über Marvels Kinderland, ein Comic, was ich auch schon lange auf der Agenda hatte. Und wir haben mit, ich weiß nicht, ob Experte das richtige Wort ist, aber wenigstens jemand, die da schon mal gewesen ist, nämlich dich, ja, die in der DDR groß geworden ist, ein paar Jährchen. Genau. Und genau. Das wird so unser zweites Thema sein, vielleicht auch das größere, ausführlichere Thema als das erste. Gut, also ganz vorneweg, wir haben uns hier im Vergangenen auch schon öfter mal so ein bisschen mit Comics auseinandergesetzt. Also du hattest, glaube ich, auch hast du den zweiten Mörs-Comic schon gelesen? Nee, immer noch nicht. Der steht hier noch im Regal ungelesen von dir. Den ersten gelesen. Den ersten hast du gelesen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass deine Buchsammlung auch relativ, also überschaubar Comics enthält, ne? Ja, ich habe, glaube ich, ein Nicht-Lustig-Buch. und sonst habe ich, glaube ich, gar nicht so viele. Also ich habe ein paar Bilderbücher, von denen einige so künstlerisch und erwachsen von der Thematik her sind, dass man die durchaus im Bereich Comic finden kann. Und wen ich da habe, den habe ich dir, glaube ich, auch schon mal zeigen wollen und wir kamen noch nicht dazu, ist Sean Tan. Das ist ein australischer Autor, meine ich, der auch zeichnet und der häufig Bildgeschichten macht, also teilweise ganz ohne Text, ein neues Land zum Beispiel und teilweise mit Text und der fällt für mich in meiner Sammlung in die Kategorie Comic. Ja. Also oder vielleicht illustriert, kann man das so sagen. Ja. Das war für mich, also klar, also ich bin hier damals erst mal reingekommen, schon fast 2 Jahre her und bin von dieser Gewalt an Büchern erschlagen worden. Also war das ja nochmal aussortiert, bevor ich hier eingezogen bin. Ja. Erheblich. Ja. Man sieht's nicht. Nein. aber doch, da ist einiges weggekommen, ich weiß das. Und also wo ich wirklich irritiert darüber gewesen bin, also wie viel grafisches Erzählen hier tatsächlich stattfindet. Und ich weiß, du bist nicht so der optische Mensch, das ist mir bewusst. Nee, ich bin ja auch kurzsichtig. Nein, also tatsächlich, ich finde bildnerisches total toll und spannend und schön. Ich mag das sehr gerne. Ich habe halt echt Schwierigkeiten, sobald ich deswegen ist mir das beim Mörs-Comic gar nicht so doll aufgefallen, bei dem ersten, weil hat man ja drüber gesprochen, dass da Text und Bild das Gleiche erzählen. Das ist mir sehr entgegenkommt, weil dann muss ich mich nicht auf 2 Ebenen gleichzeitig konzentrieren, was ich, wie gesagt, nicht gut kann. Ich bin da nicht geübt drin. Und ich weiß nicht, ob Sandman Overture dann da so das Optimale ist, oder? Ich weiß nicht, ich weiß, worum es halbwegs in Sandman geht. Ich kenne das Konzept. Das ist ja auch eine Figur, die ihren Ursprung im DC-Universum hat und da auch immer mal wieder sporadisch drin rumläuft, aber dann eben von Neil Gaiman und anderen AutorInnen geschrieben und gezeichnet, natürlich auch im Vertigo-Verlag eigene Abenteuer erlebt hat. So, ich bin mir über die Existenz von Sandman bewusst, hatte aber nie wirklich so die Herangehensweise an Sandman irgendwie, wo ich da anfassen sollte. So, deswegen war Sandman Overture, was wir dann in der Bücherei auch gefunden haben, dann doch schon irgendwie so der beste Angriffspunkt. Ich habe es zuerst dir gegeben, weil wir hatten es für dich ausgeliehen, ne? Genau, ich wollte es unbedingt haben. Also mein Finden von Sandman basierte ja eher darauf, dass ich andere Sandmans kannte, also in der Comicwelt, den, der bei Marvel bei Spider-Man rumrennt. Ja. Und natürlich den E.T.A. Hoffmann, der Sandmann aus der klassischen Literatur. Und ich wollte halt immer wissen, wie gesagt, ich bin ein großer Gaiman-Fan, was die Bücher angeht. Er hat ja auch viel reine Literatur geschrieben. Und ich wollte einfach wissen, was das ist. Und du hast mir ein bisschen was erzählt und das klang ein bisschen verbrochen. Und ich dachte so, oh mein Gott, wo fange ich da jetzt an und bla und so. Und du wusstest ja eben selber, weil du es noch nicht gelesen hast, auch nicht viel. Und dann haben wir in der Bücherei du hast Overture gefunden und gesagt, wenn einsteigen, dann fangen wir jetzt mal damit an. Weil die haben, das ist glaube ich eine 10-bändige Reihe, die es auch auf Deutsch eben gibt. Ich glaube jetzt auch aktuell wieder bei Panini oder bei Crosscult. Schlacht mich nicht. Also irgendwo, wo Vertigo Comics verlegt werden in Deutschland. Ist auch schon mehrfach verlegt worden, glaube ich. Ich meine aber bei Panini. Und das ist praktisch Band 11, aber eben so die Vorgeschichte dazu. Und ich muss mein Bezug zu Neil Gaiman ist tatsächlich eher so der Comic-Bereich. Also ich habe ihn immer als Comic-Autoren wahrgenommen, auch wenn ich natürlich weiß, dass er im Langformat Bücher geschrieben hat. Es werden ja auch Serien gemacht oder auch Filme. Coraline ist ja ein gutes Beispiel. Hörspielserien auch. Hörspielserien. Dann American Gods, die Serie, die jetzt mal zugekommen ist, neu. Ich fand sie ein bisschen kitschig und ganz nett, aber war jetzt auch nicht so meins. The book was better. The book was probably better, ja. und ich glaube, also vom Comic-Bereich her bin ich immer sehr begeistert von ihm. Also er hat ein paar Sachen bei Image gemacht, hat auch, ich weiß gar nicht, ob er bei Marvel so viel macht. Ich glaube, er hat, glaube ich, eine von seinen Figuren. Also er teilte sich eine Figur mit Todd McFarlane, die er im Spawn-Universum eingeführt hat. Hat er sich mit Todd McFarlane überworfen, Angela, und hat die Figur mit nach Marvel genommen. Das heißt, Angela, also die Figur, die aus dem Spawn-Universum stammt, ist ja Teil des Marvel-Universums und wahrscheinlich, weil Neil Gaiman gesagt hat, interessiert mich halt alles nicht, ihr nimmt die Figur, ich mach damit eh nichts mehr. Okay. Und dementsprechend hat er also auch eigene Comic-Figuren kreiert. Sandman selber basiert auf einer Figur von Jack Kirby aus den 70ern, wie hier vorne nochmal so kurz angerissen, von Christian Endres. Also der ursprüngliche Kirby Sandman, den kann man in einem Heft nachlesen von Buck, The Adventures of Forager von den Allreds. Das ist jetzt kürzlich bei DC Young Animal erschienen. Da darf man auch gerne mal reingucken. Und da ist eben auch der Kirby Sandman erschienen, auf dem eben tatsächlich dieser Sandman auch basiert. Wie gesagt, wir haben dir das Buch ausgeliehen. Sag einfach mal deinen Eindruck. Ich gebe es dir auch mal in die Hand, dann kannst du wettern werden. Das hilft mir immer sehr gut. Ja, das ist richtig. Das ist sehr gut. Ich war ein bisschen erschlagen von dem Einleitungstext. Mir wurde ungefähr 15 Figuren hingeworfen, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen, die man wahrscheinlich auch gut kennt, wenn man die anderen Sandman-Comics schon kennt. Und nachdem ich durch war mit dem Ding, habe ich immer noch nicht alle durchschaut. Ist aber nicht so tragisch. Also der Gesamteindruck, mit dem ich aber gut leben kann, ist tatsächlich, es ist ein Prequel, von dem man mehr hat, wenn man die anderen Sachen kennt. Und das ist genau das Problem, ne? Ja. Ich fand's jetzt nicht ganz so, also dir ist es mehr aufgestoßen als mir. Ich fand tatsächlich, das mag daran liegen, dass ich eben sonst keine Comicleserin bin und nicht an bestimmte Strukturen gewöhnt bin. Ich fand's sehr gut zu lesen und mich auf den Bildern zu orientieren. Und das hast du ja gesagt, fandest du gar nicht. Würde ich so konsequent nicht sagen, aber red du mal erst und dann komm ich gleich. Ich konnte das sehr gut, was aber auch daran liegt, dass ich finde, dass das, was Neil Gaiman geschrieben hat in dem Comic, durchaus dazu angedacht ist, zu stutzen und innezuhalten und derzeit die Bilder anzuschauen. Also ich lese nicht eine Doppelseite am Stück runter, sondern ich lese ein Stück und dann denke ich mir so, ich versuche das einzuordnen und in der Zeit kann ich mir die Bilder angucken, die mir dann nochmal mehr Input geben. Ich finde es optisch, wird jetzt nicht mein Liebling sein, sage ich mal. Es ist extravagant in vielerlei Hinsicht. Es sind sehr viele schöne Sachen dabei. Ich mochte die Katze sehr gerne. Ich mag auch den Katzen-Sandman. Katzen-Sandman. Ja. Lölölö. Hier bitte Musik von Helge Schneider einfügen. Oder auch nicht. Es war eine Geschichte, die ich interessant fand, die mir gut gefallen hat, die in sich geschlossen auch ein rundes Ganzes ergibt. Das können wir jetzt nicht behaupten. Also der Sandman wird gerufen mit dem Hinweis, dass er jetzt irgendwie sterben wird und muss klären, woran das liegt, wie das alles zusammenhängt und das möglicherweise verhindern, indem er da irgendwas machen kann. Muss dazu diverse Leute aufsuchen, trifft unterwegs diverse Charaktere und so, die ihm alle bei dieser Mission helfen oder auch nicht helfen, im Weg stehen. Es ist ein sehr fantasievolles Universum, habe ich den Eindruck. Das gefällt mir ganz gut. Es hat an vielen Stellen, wo es so, also der Sandman ist ja der Herr der Träume, auch Morpheus oder Dream genannt. Und es gibt immer wieder Passagen, die dann so in die reale Welt rübergleiten, seien es Erinnerungen oder ähnliches, die dann aus der realen Welt erzählen. Die spielen in so einer Art viktorianischem England, hätte ich jetzt mal gesagt. Das finde ich immer ganz schön. Das ist auch teilweise in den Traumwelten so, dass das viktorianisches England ist. Es ist insgesamt, mein Eindruck, eine nicht hundertprozentig greifbare Geistergeschichte, so ein bisschen. Hm. Ja. Ich habe aber tendenziell, also ich, es ist noch in dem Maße greifbar, dass ich es gut finde. Es gibt Sachen, die sind weniger greifbar, die ich schon gelesen habe, wo ich gedacht habe, was wollt ihr von mir? Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Also ich habe grundsätzlich die Idee, die da erzählt werden soll, verstanden, die Geschichte. Ich denke halt, ich hätte mehr davon gehabt, wenn ich die Figuren schon mal gekannt hätte, wenn ich die aus anderen Universen kennen würde, wenn ich wüsste, was für eine Charakterisierung die auch schon mitbekommen haben. Das ist exakt mein Problem gewesen. Also das ist mir nach dem, glaube ich, 6 Hefte drin, nach dem 2. Heft aufgefallen, also wann da schon die ersten Figuren aufgetaucht sind, mit denen ich gar keinen Bezug hatte. Man erfährt dann irgendwann, okay, das ist seine Mutter, das ist sein Vater, das sind seine Geschwister. So und so hängt das halbwegs zusammen. Es gibt diese Eternal, diese Ewigen. Das ist eben, das sind so, ja, so Konzepte, also eher fleischgewordene Konzepte, möchte ich mal sagen, oder personifizierte Konzepte. Also er ist eben Dream, dann gibt's das, das Verlangen und die Vernichtung und den Tod und hast du nicht gesehen. Das gibt's ja auch, sehr eine bestimmte Figur in diesem Kanon. Aber mein Eindruck war auch relativ schnell, okay, das ist jetzt eher für Leute, für Menschen, die schon mal wenigstens ein Band, vielleicht den ersten, vielleicht den zweiten Sandman-Band schon mal gelesen haben und halbwegs wissen, worum es hier geht, das auch einordnen können. Diese ganzen schrägen, zum Teil wirklich sehr, also auf der einen Art sehr, sehr goofy aussehenden Figuren, diesen Typ mit dem Kürbiskopf, den ich also unheimlich witzig fand. Ja. Und dann aber auch diesen gruseligen Typen, der keine Augen, sondern Münder hat. Also wo ich dann so dachte, mach den weg, der ist fies. So. Ich fand den wahnsinnig gut gezeichnet. Ja, die Zeichnung kommen wir dann gleich nochmal zu. Das ist eh eine Sache für sich selber auf der Ebene. Du hast dann aber eben auch so dieses Konzept dieser verschiedenen Dreams aus verschiedenen Stadien seines Daseins. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus meinen Begegnungen mit Morpheus Dream aus dem DC Universum, dann sieht er halt für jeden seiner Betrachter anders aus. Und die treffen sich mehr oder weniger alle. Und so gibt es eben auch einen Dream, der aussieht wie Superman, was ich total scharf fand. Also das war so für mich so auch der Bezug. So, hey, dieses Comic ist zwar ein Vertigo-Comic, ist es sich aber bewusst, dass es irgendwie im erweiterten DC-Universum spielt. Mhm. Das ist ganz schön. Solche Momente gibt es 2-3 Mal in dem Buch. Ich will jetzt nicht jedes Detail verraten, das wäre vielleicht auch gemein. Ich kann dir nachher noch mal eins zeigen gegen Ende. Das hatte ich heute Morgen vergessen. Also es gibt tatsächlich eine Handvoll DC-Charaktere, die auch hier drin vorkommen, oder Konzepte oder Ideen. Zum Teil wirklich, also im Falle der, wie sind sie nochmal, Space Dog, Space Canine Patrol Squad oder irgendwie Agents oder irgendwie sowas, die hier erwähnt werden. Das ist halt selbst im DC-Universum derartig obskur. Also ich hatte das nicht mehr so im Kopf, hab's danach geguckt und die sind in einer Handvoll Superboy-Hefte vorgekommen, in so Krypto-Backstories. Und danach hat im Grunde genommen nur noch Grant Morrison die mal so ferner liefen erwähnt, um Figuren zu zeigen, die im Grunde genommen ins Limbo gekommen sind und nicht mehr benutzt werden und das selbst Gaiman die aufnimmt als ein Konzept in diesem Universum, was ein uraltes DC-Konzept ist, finde ich halt mega scharf. Und auch der Green Lantern Corps mit dem gleichen. Der ist auch mir aufgefallen. Also ich bin ja, wie gesagt, auch im DC-Universum außerhalb von, selbst innerhalb von Batman und Superman und Wonder Woman nicht besonders bewandert. Außerhalb schon mal gleich gar nicht. aber den Green Lantern Corps, den kannte ich und dann habe ich jetzt so, ach cool, guck, und dann, das war für mich dann so dieses, dieser Switch im Kopf, okay, das ist so das erweiterte Universum. Man sieht das auch gerade, also vielleicht gebe ich doch schon mal so ein bisschen an den Zeichnungen weg, vorne weg. Also manche Seiten orientieren sich auch schon an Jack Kirby oder an anderen kosmischen Konzepten und da wird auch viel aufgegriffen. Es ist aber nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, es wirkt nicht wie von einem Zeichner, Zeichnerin von vorne bis hinten durchgestylt, sondern es ist derartig sprunghaft. Also eine Doppelseite kann komplett anders aussehen wie die davor und die danach. Es wirkt wirklich wie ein aufgemalter Traum, also wo sich wirklich jede Sekunde das Bild komplett ändert, Figuren auf der Seite auch räumlich herumlaufen. Das mag ich immer besonders gerne. Also dieses Haus hier mit diesen ganzen Organen, wo die dann also wirklich durch die Etagen durchlaufen und dann sich unterhalten. Das liebe ich. Das haben sie bei Konstantin regelmäßig gemacht, was ja ein ganz ähnliches, vom Konzept her ein ganz ähnliches Comic ist. Gelegentlich, wenn sie es gut anstellen. Und mich hat das aber gegebenenfalls oft auch rausgerissen, weil, wie du sagtest, wenn man jetzt gerade auf der Textebene nicht ganz klarkommt, dann guckt man sich eben an den Bildern satt oder stutzt und guckt, was die Konzepte auf den Bildern sollen. Mhm. Mich hat das wirklich jedes Mal rausgerissen, wenn die Seite anders aussah. Weil ich bin tatsächlich, was Comics angeht, eher so der optische Mensch. Ja. Also mir ist Text tatsächlich manchmal, es gibt hier wirklich so Bleiwüsten, ja, wo ich dachte so, ja, ich will eigentlich jetzt mehr das, was passiert. Ich möchte mir nicht erklären lassen, was los ist. Zeigt's mir halt. Mhm. Man musste mich dann also lange, hat mich lange an den Bildern auch satt gesehen. Also es gibt diese eine Doppelseite, wo sie mit dem Sternenkind hier unterwegs sind. Und genau, das hier immer so, das habe ich erst nicht kapiert, was das sollte mit diesen, Ausschnitten, die dann auch noch so auf Punkte auf der Karte dann so festgelegt werden. Da ist, dieses Comic hat mich tatsächlich, es war eines der ersten Comics, die mich wirklich überfordert haben. Und ich bin ein geübter Grant Morrison-Leser, ich bin in der Lage, halbwegs Grant Morrison zu entschlüsseln. Ich habe nicht verstanden, was Neil Gaiman von mir möchte. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch gar nicht, also ich bin gar nicht unbedingt auf Bildebene zumindest mit der Idee rangegangen, das alles entschlüsseln zu wollen. Also ist das auch wirklich ein Unterschied, dass ich dann sage, ich lasse es wirken, also ich gucke die Bilder der Wirkung halber an. Ja, die sind sehr unterschiedlich. Die stehen auch nicht immer für einen Szenenwechsel, also manchmal ändern die sich auch, ohne dass die Szenerie an sich wechselt. Absolut. Manchmal ändert sich die grundsätzliche Szenerie und die Bilder bleiben sich doch sehr ähnlich. Das ist aber, wie du schon sagtest, so dieses Traumartige, also dieses Verwischen, Verschwimmen, diese unterschiedlichen Stile. Ich mochte das sehr, einfach weil es für mich halt einfach ein breites Spektrum ist. Das ist, glaube ich, was mich beim Comiclesen so ein bisschen von diesen langen Bänden oft abgehalten hat. So diese immer wiederkehrende, gleichförmige Art von Zeichnen, Kunst etc. pp. Ich bin dann doch jemand, also ich würde mir jetzt nicht eine komplette Wohnung mit Gemälden eines Malers pflastern, abgesehen davon, dass es keinen Maler gibt, den ich mir leisten könnte, aber ich hätte garantiert ein Sammelsurium so. Also ich hätte hier ein bisschen Klimt, ich hätte da ein bisschen Picasso, ich hätte dort ein bisschen Van Gogh, ich hätte hier, weiß ich nicht, Miro, Kandinsky, Pollock. Monet, Bosch. Pollock. Hopper natürlich. Also Hopper hätte ich wahnsinnig gerne in der Wohnung. Den würde ich vielleicht auch komplett sammeln. Wobei, da reichen doch die Hawks, die Nighthawks, oder? Ja, das stimmt. Die reichen eigentlich auch, weil die Aussage in den Bildern auch immer sehr identisch ist. Die Nighthawks kriegst du aber als Kunstdruck für einen Fünfer. Also da muss ja jetzt das nicht stimmt, so. Das stimmt. aber ohne das ist halt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, das ist ein unfassbar großartiges Motiv. Ich liebe es. Ja. Aber das ist halt was, wo ich sage, ich mag dann die Abwechslung in den Bildern. Ne? Also wo ich sage, das tut mir gut und das tut für mich bei dem Rezipieren einer Geschichte auch keinen Abbruch. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, ich würde jetzt gerne mal für eine gewisse Strecke wenigstens in dem gleichen Setting bleiben oder in der gleichen Stilart wenigstens. Man ist es als Comiclesender auch gewöhnt, dass du hingehst und sagst, okay, ich habe jetzt mal für 5 Hefte den Zeichner, die Zeichnerin. Oder auch mal, wenn dann eine Person ausfällt, dass du dann so einen Fill-in-Artist hast, die dann aushelfen, so ein Stück weit. Das ist man schon mal gewohnt und man liest ja auch nicht nur eine Hälfte oder eine Serie, da hat man viele verschiedene und auch da bildet man irgendwann Lieblinge heraus. So, das ist, dass man verschiedene Stile mag und verschiedene Menschen dahinter dann auch wertschätzen lernt, das ist mir nicht fremd. Hinter den Zeichnungen, der Kunst, der Art, man sagt ja im amerikanischen Art zu den Zeichnungen, das trifft hier derartig zu, ist J.H. Williams der Dritte und es ist also oft eigentlich sind es eher Gemälde als Comicseiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich hatte oft Probleme zu entschlüsseln, wo muss ich jetzt weiterlesen? Ist das eine Seite, die ich halt normal in einer normalen Abfolge lese oder muss ich das über die Doppelseite drüber lesen, weil oft auch die Falz dann im Weg ist. Das Problem hat man bei einem einzelnen Heft, diese Reihe ist ja auch in Einzelheften erschienen, hat man einfach nicht, weil du die Hefte noch mal ein bisschen weiter auseinanderziehen kannst als wie diesen Sammelband. Flach legen, ne? Kannst du noch mal flacher legen. Da wird noch mal klarer, also diese Falz ist hier eben bei einem deutschen Sammelband erheblich größer, als jetzt beim amerikanischen der Fall sein würde. Das war so ein Problem. Und was ein erhebliches Problem für mich war so den Maßstab zu erkennen. Das mag auch ein Stück weit daran liegen, dass es, wie du sagtest, jetzt nicht wirklich so ganz klar begrenzte Szenen gibt. Und das kann auch mal von Seite zu Seite wechseln. Also ich habe jetzt hier gerade zufällig eine Seite aufgeblendet, wo Dream durch eine Tür geht und dann in der nächsten Szene landet. Das ist aber auch nicht immer so trennscharf. Also er wandert hier wirklich durch diese Geschichte durch und kommt von Szene zu Szene und das hat es mir wirklich oft schwer gemacht, dann auch zu wissen, auf was für einer Ebene ist er jetzt, also was für eine Existenzebene. Das ist das, also Sandman gehört zum weiteren DC Multiverse und hat eben auch in Grant Morrisons Multiverse-Karte einen festen Platz, obwohl sowas wie diese Traumebene oder diese ganze Welt der Eternals räumlich zu verorten relativ schwierig ist, aber es gibt irgendwo einen Anhaltspunkt, auf was für eine, auf zumindest auf was für einer Schicht dieses Multiverses eben auch diese Figuren eben unterwegs sind. Und das gelingt diesem Comic meiner Meinung nach nicht, also diesen Maßstab. Zeit wird oft einfach nur erklärt. Es wird gesagt, okay, es ist jetzt so und so viel Zeit. Zum Teil werden da Millionen von Jahre überschritten in der Geschichte, innerhalb von einer Seite oder sowas. Und es wird einfach auch nicht wirklich gut klar gemacht. Sondern es wird einfach dann auch behauptet, er hätte jetzt irgendwie 450 Millionen Jahre geschlafen oder als er gegen Ende irgendwann, sondern und das Universum wäre jetzt neu entstanden. Und kosmische Konzepte im DC-Universum sind mir nicht fremd. Ne? Die New Gods existieren auf einer anderen Ebene, als es das normale, reguläre DC-Universum tut. Götter im Pantheon oder im Olymp sind auf einer anderen Ebene und so weiter und so fort. Mir ist dieses Zwiebelschichtprinzip ist mir bewusst und trotzdem war ich einfach derartig erschlagen von diesem Comic, dass ich gesagt habe, ich finde es eigentlich, also zu sagen, es ist nicht gut, ist Frevelei und wahrscheinlich Gotteslästerung. Also im Sinne von Gaiman-Lästerung. darf man ja auch nicht. Man darf ja nicht sagen, dass irgendwas von Neil Gaiman schlecht ist. Obwohl ich dem allermeisten seiner Doctor Who-Folgen nicht besonders gut finde. oh, da habe ich noch Nachholbedarf, ja. Die DVDs sind alle in der Kiste. Das hat mich nicht abgeholt. Also ich hab's gelesen, ich hab's gerne gelesen, es hat auch zwischendurch auch Spaß gemacht. Ich habe halt bei irgendwelchen Massenszenen immer irgendwelche DC-Charaktere gesucht und meistens auch welche gefunden. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Guck. Ja, du hättest auch gar nicht geguckt, gewusst, wo du nachgeguckt hast. Nee, deswegen wäre es auch ein bisschen sinnlos gewesen. Aber es ist schon noch, also für mich einfach dann auch eine Kategorie, wo ich sage, nee, sorry, das überfordert mich. Und das hat mir dann insofern, also ich würde gerne mal wirklich in die Anfänge dieser Reihen gucken, gerade die Anfänge dieses Vertigo-Universums. Wo viele irgendwann reingekommen sind, Morrisons Animal Man, dann auch die Doom Patrol, die irgendwann damit reingekommen ist von Morrison, dann Gaimans, Gaiman hat nicht Black Orchid gemacht, aber Black Orchid ging auch irgendwann in dieses Ding rein, weil Black Orchid ähnlich, eigentlich ist das eine Frau, also eine klassische Superheldin irgendwie aus dem Bronze Age, die aber dann eben innerhalb dieses Vertigo-Universums mit derartig krassen Konzepten konfrontiert gewesen ist, dass sie das eben ins Vertigo-Universum übertragen haben. Und in die gleiche Kategorie fällt eben auch der Sandman, der dann eben nochmal erwachsener und nochmal neuer war, und das haben die alles unter Vertigo dann eben auch zusammengefasst. Und das würde ich tatsächlich mal gerne lesen, weil ich viele Sachen aus dieser Vertigo-Frühzeit, späte 80er, frühe 90er tatsächlich gelesen habe und einiges davon sehr genossen habe. Black Orchid übrigens auch, ist auch ein großer Lesetipp von mir. Und gucken, wie Sandman anfängt. Und das ist ja eben, wie gesagt, die ersten Sandman-Geschichten sind noch im DC-Universum. Da rennen Leute wie der Martian Manhunter und Superman ganz selbstverständlich drin rum. Das haben sie dann aber irgendwann relativ schnell auch gelassen. Das wären so meine zwei Cents zu dem Ding. Würdest du da mitziehen? Also würdest du sagen, wenn wir Sandman von vorne anfangen, würdest du dann auch mitlesen? Ja, also ich habe nach der Overture-Lesung tatsächlich richtig Bock auf dieses Sandman-Universum, auf die Geschichten, die da noch dahinter stecken, auf das, was ich jetzt vielleicht dann wiedererkennen werde aus dem Overture, wo ich sagen würde, aha, darauf hat das verwiesen oder so. Da habe ich große Lust drauf. Also mich hat es tatsächlich nicht abgeschreckt, gar nicht. Je nachdem, was meine Zeit zulässt, würde ich mir tatsächlich dieses ganze Sandman-Universum, sei es die Anfänge von Morrissey oder eben das Gaiman-Universum, dann erschließen. Es sind ein paar Sachen mehr drin. Also das sind die Dead Boy Detectives, sind gehören noch mit dazu, die nochmal was Eigenes sind. Die Books of Magic mit Timothy Hunter, wo ich immer der Meinung bin, dass das irgendwie so die Proto-Version von Harry Potter gewesen ist, wo ich denke, so J.K. Rowling hat sich vielleicht die Books of Magic angeguckt, als sie Harry Potter erfunden hat. Keine Ahnung. Timothy Hunter und Harry Potter könnten Zwillinge sein. Das ist schon sehr, sehr, naja, gut. Aber seit der Bibel wurden keine neuen Geschichten mehr erfunden, das weiß man doch. Spätestens seit Shakespeare nicht mehr. Also es gibt ja einige, die sagen, seit der Bibel keine neuen Geschichten mehr, und die anderen, die sagen, seit Shakespeare nicht mehr. Wahrscheinlich hat Shakespeare die Bibel geschrieben. Wer weiß es. Und jetzt kommen sie mit Heugabeln und Fackeln. Merkt man meine Aversion gegen Shakespeare? Ich weiß es nicht. Das sollte auch für HörerInnen dieses Podcasts kein Geheimnis mehr sein, dass ich auch mit Shakespeare nichts anfangen kann. Ich wusste aber das bisher nicht. Ich finde das spannend. Okay. Weil ich nicht alles von Shakespeare, aber vieles von ihm sehr geil finde. Ja, frag dich mal, warum wir noch nie über Shakespeare gesprochen haben. Jetzt weißt du es. Ja. Nächstes Thema? Nächstes Thema. Bald bin ich junger Pionier. Und alle gratulieren ihm, ja, da kommt aus dem Osten. Ich komme aus dem Osten, no, ich komme aus Erfurt. Aus Erfurt. Erfurt! So ein Running Gag von uns. Ich habe mir aus der Bücherei auch, aus der Bücherei, ich sag's gerne dazu, wenn ich Sachen nicht selber gekauft habe, einfach um klar zu machen, die 29 Euro, die der Band geholt, kostet hat, habe ich nicht ausgegeben. Das ist wichtig zu sagen, weil man anders über Comics spricht oder Dinge spricht, wenn man sie selber bezahlt hat. Das ist richtig. Das ist Fakt. Ja. Dementsprechend sage ich es immer dazu, wenn wir Comics aus der Bücherei ausgeliehen haben und die dann hier besprechen, ist einfach auch fair. Ne? Außerdem schadet es nie, Bibliotheken als Quelle für Literatur zu nennen. Das sowieso nicht. Und warum darf man nur über Comics podcasten, die man selber gekauft hat? Das ist ja nur Quatsch. Na eben. Ne? Also wenn man nur über Comics reden dürfte, die man selber gekauft hat, dann hätten im Grunde genommen die ganzen anderen Comic-Podcasts kein Material mehr. Jetzt kommen sie mit Neugabeln. So. Ja. Ich bin ja so ein Verfechter von selbstbesorgt und selbstorganisiert und ich werde natürlich auch bemustert. Also wer Quatsch, wenn ich behaupte, ich hätte noch nie ein Rezensionsexemplar besprochen. Mhm. Aber ich sag's wenigstens dabei, ich habe wenigstens die Eier in der Hose zu sagen, ich habe es geschenkt gekriegt. Ja. Das machen ja da wenigsten. Wir sind vom Thema abgekommen. Okay. Wir haben Marvels Kinderland gelesen, von 2015 kommt das. Ich hatte damals in dem Jahr, habe ich mir das gratis Comic-Tag, das gratis Leseprobentag geholt. Ja, ja, es ist halt ein Leseprobentag. Da kam halt Leseprobeheften raus, nichts anderes, Lesehefte. Mir geholt, um reinzugucken. Und ich hatte mich so ein Stück weit verliebt in diese Geschichte. Einfach, weil es das Aufwachsen in der DDR halt eben beschreibt. Und ich bin halt eben nicht in der DDR aufgewachsen. Ich bin halt im Westen aufgewachsen, in der Bundesrepublik. Bei mir ist aber so ein bisschen das Phänomen, dass irgendwann in den 90ern habe ich dann mitbekommen, okay, da gab es Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er eben diese Wende, dieser Mauerfall, diese Wende, und ich hatte keinerlei Bezug dazu. Mhm. Weder zu dem, wie es vorher gewesen ist, weil ich bin Jahrgang 85. Das heißt, ich habe nicht mal die 80er bewusst miterlebt. Weder die Wende noch die Mauer, den Mauerfall und noch die Wiedervereinigung, also gar nichts davon bewusst miterlebt. Und alles mehr so aus dem Geschichtsunterricht. Und du bist 2 Jahre älter. Ja. Das kann man sagen. Ich weiß nicht, wie viel hast du tatsächlich, das wäre so meine Frage, bewusst erlebt, so, ne? Also ich glaube, ich habe bewusst natürlich dann den Wechsel erlebt, das, was sich verändert hatte nach der Wende, und wo dann Erwartungen nicht mehr erfüllt wurden, die ich aufgebaut hatte vorher als Kind, weil ich wusste, ich wachse in diesem Land auf, wo bestimmte Sachen dazu gehören. Ich durfte zum Beispiel nicht Pionierin werden. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Ich hatte keine Vorstellung, was Pioniere sind und was die machen, aber ich hatte mich sehr darauf gefreut, Pionierin zu werden. Das ist laut Cover hier offensichtlich auch Thema. Ja, so ein bisschen. Das gehört auch dazu. Und ich weiß noch tatsächlich, dass meine Eltern für meinen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der ist 82er Jahrgang, ich bin 83er Jahrgang, hatten schon das Pioniertuch für ihn gekauft. Aber der konnte es auch nicht mehr tragen. Also ist auch kein Pionier mehr geworden. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, wie man Pionier geworden ist. Ob man da irgendwie ein Eid ablegen musste oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich kenne natürlich diese Kampfrufe, nenne ich sie jetzt mal. Ne? So dieses, seid bereit, immer bereit und so. Das kenne ich natürlich. Und ich kenne natürlich aus den Erzählungen meiner Eltern relativ viel. Also meine Mom war, obwohl durchaus in einem kritischen Haushalt aufgewachsen, auch in der Lage, die positiven Sachen von diesen Gemeinschaftsdingen zu sehen und so dieses, nur da sind die Kinder wenigstens von der Straße weg, ne? Was ja auch richtig ist. Ja. Ohne jetzt irgendwie das zu verklären, dass da durchaus Systemindoktrination stattgefunden hat und sowas. Es gibt aber Sachen, an die ich mich erinnere, weil die einfach zu meiner Kindheit gehören, wie zum Beispiel der Traumzauberbaum. Und gut, viele andere Kinder haben dann später auch das Ostsandmännchen kennengelernt. Das ist ja eines der wenigen Kulturgüter, die dann deutschlandweit erhalten geblieben sind. Ja, weil es halt auch einfach tatsächlich besser ist. Also ja. Ich bin tatsächlich mit dem NDR Sandmännchen aufgewachsen, daran kann ich mich sehr bewusst erinnern, eben dieses Sandmännchen mit Latzhose und Schirmmütze, was abends immer. Ja, so ein Seemannsbad, ne? Ja, ja, genau. Und das ist eben das Sandmännchen, mit dem ich aufgewachsen bin. Wir kriegten dann aber eben über Satellitenfernsehen dann auch relativ zügig eben das Ostsandmännchen. Und das hat ja irgendwann den Platz übernommen. Und das Westsandmännchen vom NDR gibt's ja nicht mehr. Das ist dann ja den Tod gestorben, den es verdient. Stirb, Sandmännchen! Womit wir auch wieder den Bogen geschlossen haben zum Sandman. Ja. Ja. Sandmann, lieber Sandmann. und es ist so, ich hab das gerade in diesem Bereich, das ging so in den 2000ern tatsächlich los, in diesem Bereich der Ostalgie mitbekommen, wo Leute so plötzlich angefangen haben, sich die Tapeten wieder an die Wand zu kleben. Geschmacksverirrung, reine Geschmacksverirrung. Genau, dann auch so diese diese Jahresendfestgeschichten dann wieder zu feiern und also alles so ein bisschen auf den Osten zu machen und auch Trabi wieder wurde plötzlich wieder als Kultobjekt entdeckt und so weiter und so fort. Also dieser 2000er Jahre Ostalgiekult, der dann plötzlich so auftaucht. Ja. Ne? Ich möchte an dieser Stelle bitte erwähnen, ich kenne niemanden und auch meine Eltern haben gesagt, sie kennen niemanden, der jemals Jahresendfest gesagt hätte. Okay. Wir haben Weihnachten und Silvester gesagt und fertig. Ja, ist halt so ein bisschen nur so dieses ja, Vorurteilen abgrenzen. Also dieser, yeah. dieser Ossi-Witz dann auch, ne? Ja, so ein bisschen. Und es ist halt einfach so, also ich bin durchaus bereit zu glauben, dass es der Obrigkeit lieber gewesen wäre, dass man sowas gesagt hätte. Aber ganz ehrlich, es war viel zu dieses Jahresendfest. Das sagt doch keiner, Weihnachten geht viel schneller, vor allem im Sächsischen. Weihnachten. Weihnachten. No. No. Die Geschichte hier geht um Mirko Watzke, der, glaube ich, der Avatar von Marvel ist, unterstelle ich jetzt einfach mal, ja. weil man weiß, dass Marvel im Osten groß geworden ist und deswegen ich will mal sagen, zumindest teilbiografisch, autobiografisch hier schreibt. Unterstelle ich jetzt einfach mal, vielleicht wird es hier auch gesagt. Ja, hinten ist ja auch ein Autorenfoto drin, ich glaube, das ist relativ deckungsgleich. ja. Vom Kinderausweis offenbar. Genau. DDR. Ja, das ist deckungsgleich. Und weiß ich nicht, wie sehr du dich damit identifizieren konntest, weil es hier ja auch um einen Jungen geht. Hier wird also ganz viel eben auch beschrieben, wie Mirko sich eben prügeln muss, sich auch behaupten muss gegen die Raudis auf der Schule, auf der er ist. Wie viel davon, mal so von den popkulturellen Zitaten, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen können, mal so abgesehen, wie viel konntest du da für dich mitnehmen, wiedererkennen? Also schon ein großer Teil, also Dinge, die ich wahrgenommen habe. Meine Eltern sind beide Lehrerin und vor allem meine Mutter hat immer eine sehr enge Bindung zu ihrer Klasse gehabt. Das heißt, ich bin als Kind auch oft mit ihr, mit ihren Schülerinnen und Schülern unterwegs gewesen auf Wandertag oder Klassenfahrt auch, sind wir als Familie quasi mitgefahren auf Klassenfahrt und so. Und ich kannte dann natürlich auch die älteren Jugendlichen, die durchaus so in dem Alter von Mirko waren. Der ist 13 in diesem Comic. Ich gehöre tatsächlich zu den Kindern, die sich auch geprügelt haben. Also ich war eher rabiat, aber ich hatte auch, wie gesagt, einen großen Bruder und fand die Leute meistens cooler als einige der Mädels, die dann viel besser als die Leute, die so sehr, sehr Röckchen- und Hübschmachmäßig unterwegs waren. Ich hatte auch immer Ärger, weil ich aufgeschlagene Knie hatte und meine Mama mir keine Röcke anziehen konnte, ohne dass es doof aussah. Und da sind aber schon Sachen drin, die ich wiedererkenne. Also das ist halt schwer zu trennen zwischen Alltag und Popkultur, weil so viel Popkultur hatten wir nicht. Beziehungsweise viel Alltag war eben auch sehr, sehr einheitlich. Also ich weiß nicht, diese erste Ambro-Szene ist auch irgendwie so, da stehen so diese geschnittenen Tomaten so im Kreis auf dem Teller auf dem Tisch und sie essen von Frühstücksbrettchen. So, wir essen jetzt immer von Tellern. Ja. Wir haben aber, als ich klein war, wir haben ewig von Brettchen gegessen, morgens, abends. Also jetzt Suppe nicht, aber... Muss einfach nur das Brettchen in die Suppe einweichen lassen. Dann kannst du die Suppe da so rauszutzeln. Das geht schon, man muss es nur wollen. Ja, wir waren erfindungsreich, aber wir hatten dann auch schon Suppenteller. Da sind so viele, also die ganze Art, wie es erzählt, also die ganze Stimmung ist tatsächlich sehr gut. Es spielt in Berlin. In Ost-Berlin natürlich. Ja. In Ost-Berlin, genau. Ich komme zwar nicht aus Berlin, sondern aus Erfurt, aber mein Opa hat in Berlin gewohnt, immer als ich klein war. Das heißt, wir waren da relativ häufig zu Besuch. Durften dann dementsprechend auch dahin. Ja klar, weil Westberlin war ja letztendlich das Abgezirkelte, ne? Also ja. Aus unserer Sicht wir waren nicht die Eingesperrten. aber so dieser ganze Tonfall, wie miteinander umgegangen wird, das kommt mir schon vertraut vor. Also das ist schon was, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen, wir hatten das letztens, als ich meinen neuen Job gesucht habe und zum Probearbeiten da war. Nee, Kabel! Kabel sind die Hölle. So Probearbeiten in Leipzig waren wir, ne? Genau, also ich. Ich war ja auch in Leipzig. Ja, stimmt, aber auch. Aber da bin ich rumgefahren mit einer zukünftigen Kollegin und den einen Morgen waren wir sehr zeitig dran für den ersten Termin und sind erstmal in eine Bäckerei rein und es hat mich total erschlagen, wie anders die Bäckerei da im Osten gerochen hat. Du warst, als du bei mir in Rheine warst oben, warst du nicht in der Bäckerei oder in einem Laden, der so ein bisschen in die Richtung geht. Ne? Du warst in diesem SB-Bäcker drin, wo du einen Donut für uns geholt hast. Ne? Genau, da waren wir immer mal drin, in diesem Eck. Aber sonst warst du in keinen großartigen Geschäften irgendwie, ne? Bis auf den Supermärkten und so ein bisschen. Ne? Ja, nee, in der Mall halt und so und Supermärkte, genau, nee, da waren wir drin. War das auch anders als hier in Stuttgart oder in Erfurt? Gar nicht, gar nicht. Also das Witzige ist, dass da halt nichts irgendwie fremd war oder sowas. nicht weiß, muss ich sagen. Ich bin zwar öfter mal in Erfurt, um einfach, oder wir jetzt auch mittlerweile, um meine Eltern zu besuchen. Und so. Aber da bin ich selten in der Versuchung, zu einem Bäcker zu gehen. Ich stehe auf und der Frühstückstisch ist gedeckt. Mami kümmert sich um mich. Das ist eine Sache, die genieße ich auch. Also, Schwiegereltern sind fast so gut wie richtige Eltern. Ja. In meinem Fall sogar besser. Ja. Weshalb ich da lange nicht mehr in der Bäckerei war, in der klassischen. Also, da haben wir auch diese SB-Bäcker und die riechen, wie sie überall riechen. Das ist, ne? Das ist dieser künstliche Brötchenduft, den sie auch in die Häuser reinsprühen, die Makler, um sie besser verkaufen zu können. Keine Ahnung. Ist das so? Ja. Das ist nicht so ein Maklertrick, dass du in der Küche von einem Haus, das du verkaufen willst, den Geruch von frischen Brötchen reinhaust. Du kannst auch echte aufbacken im Ofen, musst halt wieder entfernt frei. Weil dieser Geruch von frisch gebackenen Brötchen oder Brot sowas anheimeln, das führt dazu, dass die Leute eine andere Bindung zu diesem Haus haben. Weil Gerüche und Geschmäcker sind ja sowas, dem kannst du dich kaum verschließen. Jetzt das neu, Raumspray-Brötchen. Ja, das werden wir niemals haben, Schatz. Memo an mich selber, Raumspray-Brötchen. Genau. Jedenfalls war das für mich so ein totaler Schock, weil mir das gar nicht bewusst war, dass die Bäckereien hier so anders riechen, als sie im Osten gerochen haben. Und mir das da das erste Mal wieder richtig auffiel, wie heftig da so eine Erinnerung dran geknüpft ist auch. Und ähnlich war es mit vielem, was ich in den Zeichnungen von Marvel wiedergefunden habe. Wo ich dann gesagt habe, so ja, und diese Plattenbauschluchten teilweise und wie die Schulhöfe aussehen, was da rumsteht an Gerätschaften und alles. Die Klamotten der Leute. Die Klamotten teilweise. Also es gibt diese Szene zum Ende hin, wo die Mauer geöffnet... Oh, Spoiler, die Mauer wurde geöffnet. Spoiler! Und sie rüber machen in Westen, was von Berlin aus relativ schnell geht natürlich, weil es schon der Westen war. Und sie steigen dann zu einer Familie in ein Auto, so, weil die sagen, komm, wir fahren euch zu einer Bank, wo keine lange Schlange ist, und ihr könnt euer Begrüßungsgeld abholen. Und auch da siehst du schon den Unterschied in der Art, wie die gekleidet sind. Ja. Und das ist mir ganz heftig aufgefallen an der Stelle. Also, wie intensiv das ist, es sind nur Kleinigkeiten, und sei es in der Farbigkeit oder in der, also bei den Frauenkleidern zum Beispiel, ne, die Jacke, die Mutter von Mirko trägt, Mirko ist halt jetzt nicht hässlich in dem Sinne, aber sie ist auch nicht so auf schick und adrett ausgelegt wie die Jacke, die dann die Mutter in dem Westauto trägt. Also ich kann mich daran erinnern, also die Klamotten, die die Mutter von Mirko tatsächlich trägt, also in der Küche, wo sie dann eben auch Hausarbeit macht und all das kocht und aufräumt, das sind tatsächlich extrem. Die erinnern mich an meine Oma. Mhm. Also das war so mein Bezug zu dem Ganzen. Also wo ich dachte, okay, im Grunde genommen ist jetzt despektierlich, weil ich war nie da, ich habe nie geguckt. Mhm. Aber im Grunde genommen kleiden die sich genauso wie eine Generation vorher im Westen. Mhm. Ich weiß nicht, wie nah das da dran ist. Vielleicht ist es wirklich despektierlich, ich weiß es nicht. Aber es ist schon so ein bisschen so, also selbst für die späten 80er Jahre, wo das ja spielt, also das ist, glaube ich, 89, wo es spielt, sind die schon noch relativ antiquiert angezogen, relativ klassisch angezogen. Jetzt nicht so auf, wie du schon sagtest, so Mode. Es kam ja auch relativ wenig Einflüsse von außen rein. So, genau. Ne? Das zum einen, und zum anderen wurde halt vieles aufgetragen. Also ich habe 4 ältere Cousins und eine ältere Cousine. Und da wurden die Klamotten halt weitergereicht. Ne? Mhm. Und die Sachen, die mein Bruder und ich getragen haben, wurden an die kleineren Cousins und Cousinen weitergereicht. Da waren, also klar haben wir auch neue Sachen bekommen gelegentlich, aber es war nicht so dieses irgendwie alle 3 Monate mal ein neues Hemd oder ein neues T-Shirt oder irgendwas so, sondern du hast dann halt die Sachen von den anderen bekommen, und das war so ein Weiterreichsystem. Das wird jetzt wieder aufgemacht teilweise bei den Leuten, die merken, okay, es ist eine ganz schöne Verschwendung, die Babyklamotten irgendwann wegzuschmeißen, und aufheben können wir sie auch nicht. Also machen wir so Tauschzirkel und bieten das an. Was ich hier ganz schön finde, ich habe gerade zufällig hier aufgeschlagen, einer von den größeren, da merkst du halt, der ist schon wieder ein bisschen besser angezogen. Ja. Und der trägt halt auch ein Lacoste-Shirt. Ja. Ne? Und du würdest dieses Krokodil nicht auf ein T-Shirt oder auf ein Poloshirt malen, wenn du damit nicht was aussagen möchtest. Ja. Das heißt, der hat definitiv die Klamotten aus dem Westen. Genau. So, das heißt, es wird auch ganz viel hier darauf hingewiesen, so irgendwann geht der Tischtennisschläger, wir können auch gleich ein bisschen auf die Story eingehen und auch über die Perspektive, die großartig erzählt, ich liebe die Perspektive, was jetzt erzählt hast, der Tischtennisschläger geht irgendwann kaputt und die wollen reparieren lassen, weil die können es einfach nicht selber. Und bezahlen können sie es halt auch nicht direkt. Mhm. Und die Leute bieten denen halt Tauschgeschäfte an. Und wird halt häufig verlangt, na, gib mir mal die und die CD, die Platte auf Kassette überspielt, dann mache ich dir das. Genau. Und dafür hätte ich aber gerne jetzt irgendwie 12 Mark oder keine Ahnung. So, und das sind so Dinge, diese Tauschgeschäfte. Wir haben damals, wenn wir Sachen haben wollten und von unseren eigenen Sachen blöd, haben wir auch getauscht. Mhm. Aber aus anderen Gründen, wir hätten noch neue kriegen können. Ja. So, wenn meine Tischtennisschläger damals kaputt gewesen sind, dann habe ich einen Monat lang geweint und dann habe ich einen neuen gekriegt. Mhm. So, ne, schlimm genug, aber war so. Ja. Ja, und das war halt tatsächlich, also das ist was sehr prägnant ist tatsächlich auch. Und auch das, und das fand ich auch sehr schön tatsächlich bei den Mädels, die da auftauchen, auch eher pragmatische Sachen. Also die weibliche Hauptfigur, die immer wieder kommt, die trägt gerne Latzhose und praktische T-Shirts und so. Genau, Ringelpulli oder irgendwas. Das mag ich total gerne, weil das tatsächlich dem entspricht, wie ich es auch wahrgenommen habe, wie ich auch selber gekleidet war. Ich habe Latzhosen geliebt als Kind. Ich finde sie heute immer noch toll, aber die wenigsten werden in meinem Format geschnitten, sagen wir es mal so. Und da ist ganz viel drin. Und auch dieses T-Shirt, das Thorsten immer trägt, mit diesem einen Streifen auf der Brust und diesen Absätzen in Blau. Aber halt ohne irgendwie nennenswerte Marke oder irgendwas drauf. Oder ein Logo. Oder ein Logo oder irgendwie sowas. So dieses, es ist schon farblich abgesetzt, es sieht auch ein bisschen sportlich aus, aber man läuft halt nicht Werbung für den Hersteller, wenn man es trägt. Und was der Kollege mit dem Lacoste-Shirt ja schon tut, ne? Genau. Mit dem kleinen Krokodil oben ganz drauf. Genau. Ne? Ja. Und das ist was, woran ich mich sehr gut erinnern kann, was in meiner Klasse funktioniert, bei der Klasse von meinem Bruder schon wieder anders war. Wir haben total wenig, also es gab 2 oder 3 Leute vielleicht in meiner Klasse, denen es wichtig war, was Leute tragen, also welche Marke das ist und dass man das nicht so... eine Zeit lang war Eastpak total verschrien. Ich weiß, ich hatte eine Fischbornhose, die ich geliebt habe und es kam irgendwann mal ein blöder Spruch in wegen, hey, du trägst eine Fischbornhose. Ich so, und? Sie passt, sie ist bequem, sie hat große Taschen. What the fuck? Und danach war Ruhe. Es war nie ein Thema. Bei meinem Bruder war das schon anders. Also da musste man gucken, dass man zu einem bestimmten Stil passte, dass man irgendwie ausdrückt, dass man Punk ist oder Techno-Hörender oder was auch immer. Das fand ich ganz spannend, das zu beobachten. Und das ist aber hier halt eben auch nicht so. Man zieht halt an, was man hat. Und es wissen auch alle, dass man das anzieht, was man hat, was man vererbt bekommen hat von Älteren oder was man von Nachbars geschenkt bekommen hat oder wie auch immer. Und was mir auch aufgefallen ist, die Leute kennen einander. Ja. Also das wird gezeigt an dieser Frau Lindner, die im Haus wohnt, die noch mal sagt, na Mirko, soll ich dich reinlassen? Ist die Mutti noch nicht wieder da? So dieses, wo Nachbarn Familie sind. Ne? Genau, so dieses, man kannte sich, man hat sich mal ausgeholfen, wenn was war, weil man hat sich sowieso aushelfen müssen, weil immer irgendwas war oder irgendwas nicht da war eben. Und das führte zu einer ganz anderen Art von Gemeinschaft. Und das sind Sachen, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Es sind natürlich aber auch Sachen drin, kritisch beleuchtet durchaus. Klar, muss man bei der DDR machen. Finde ich auch schön, dass das drin hat in dieser gekonnten Mischung wirklich. Und das fand ich wahnsinnig angenehm bei Kinderland. Das ist für mich auch so, das ist ja der erste Berührungspunkt, den man eben mit diesem Buch hat. Also man sieht eben dieses Cover, wo eben diese Jungpioniere stehen, mit dieser typischen Geste, den angewinkelten Daumen über dem Kopf. Kurz vorm Hitlergruß. Es ist halt auch nicht, also ja, es ist halt schon immer noch ideologisch. Ja. Der hat dich aufgeladen. Und alle haben eben dieses Tüchelein um. Und der Einzige, der halt rausfällt, ist Thorsten, der... Ich weiß gar nicht, was geklärt wird schlussendlich, aber in Ungnade gefallen ist. Und er und seine Mutter, die relativ jung Mutter geworden ist, muss man dazu sagen, was auch nicht so normal war, oder? Naja, doch, junge Mutter werden schon, also ich sag mal, aber so die Vater meisten... Ohne Vater dann zu sein. Ohne Vater zu sein war auch nicht so unüblich. Also Scheidungen waren in der DDR jetzt auch nicht so ein Thema. Okay. Tatsächlich, weil die Frauen einfach gearbeitet haben. Das heißt, die konnten sich auch selber versorgen. Die waren nicht so drauf angewiesen. Deswegen waren sie auch schneller bereit zu sagen, wenn du ein Arsch bist, dann gehe ich. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also Thorstens Mutter ist schon sehr, sehr jung, also vermeintlich so im Teenageralter könnte man sagen, Mutter geworden. Üblich war es, sage ich mal, während der Ausbildung oder während des Studiums. Also Mirko hält sie erst für Thorstens große Schwester. Genau, ne? Genau. Deswegen fällt das überhaupt so auf. Aber tatsächlich sind die meisten Mütter relativ jung gewesen. Mhm. Also meine Mom war 23, als ich auf die Welt kam. Das ist für heutige Verhältnisse schon sehr jung. Also eine Freundin von uns hat jetzt im Januar ihr Baby bekommen. Die wird jetzt 26 oder 27. Und die ist schief angeguckt worden. Welcher Jahrgang ist deine Mutter? 60. Ja, meine Mutter auch. Ja. Ja. Und ich war halt das zweite Kind, weißt du so. Also als sie mit mir in den Kreißsaal geschoben wurde, meinte der Arzt auch so, na, die haben auch gedacht, ab morgen wird's verboten, wa? Ja. Herzlichkeit in der DDR, ne? Alles gemacht. Zugegebenermaßen, mein Bruder hat also bis auf 11 Tage genau ein Jahr vor mir Geburtstag. Nein. Also so, ne? So, Aber es war, also so mit Anfang 20 schwanger werden, Kinder kriegen, war durchaus üblich in der DDR. Ja gut, aber das Ding ist, sie fällt natürlich aus dem Bild, was hier sonst propagiert wird, in Anführungszeichen. Du hast hier schon relativ intakte Familien. Ja. Und Thorsten mit seiner relativ jungen Mutter alleine aus den Pionieren rausgefeuert worden, fällt hier deutlich aus dem Bild. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Cover sagen möchte. Ja. Dass der halt nicht angepasst ist. Ja. Der hat auch so diese Popper-Frisur, ne, mit diesem komplett Cut, aber nur mit einer Strähne nach vorne. Also der ist schon, der fällt einfach auch in dieser Community von Kids einfach komplett aus dem Rahmen. So, das ist, glaube ich, das, was ich auch sagen wollte, ein Stück weit. Und das ist auch für den Mirko hier eine Herausforderung, weil der einfach auch so ein Stück weit aus seinem gewohnten Umfeld so rausgerissen wird. Der ist halt relativ klein, also auch für sein Alter und für seine Jahrgangsstufe ist er halt klein. Und du sagtest gerade, das fand ich ganz bezeichnend, hier wird kritisch auf dieses Pioniertum eingegangen. Ich finde toll, dass dieses Heft oder dieses Buch halt auch im Grunde genommen keinen Unterschied macht zwischen seinem Jungpionier-Dasein und seiner Tätigkeit als Messdiener in der Kirche. Ja. Es wird also beides in die gleiche ideologische Schublade reingeschoben. Genau. Und das fand ich großartig. Ja. Also wo gesagt wird, es ist im Grunde genommen alles verbrämt, alles in irgendeiner Art und Weise beschönigt. Und für seinen Messdienerdienst schämt er sich tatsächlich ein Stück weit, wohingegen er auf dieses Pionierding doch relativ stolz ist. Irgendwo, genau, ne? Das ist ja auch systemgewollt. Also Religion war ja jetzt nicht so systemgewollt in der DDR, gab es, aber war nicht so besonders liebgewonnen von der Obrigkeit. Und es wird ja auch nicht nur er ist derjenige, der dann Hehl draus macht, dass er zum Religionsunterricht geht und alles. Auch seine Mutter sagt ja, nee, der andere Klavierunterricht, du weißt schon, also die tarnen das immer als Klavierunterricht. Und auch die Mutter, sobald Gäste dabei sind oder Leute von außen, sagen die halt, der andere Klavierunterricht. Genau. Und das zeigt halt schon so ein bisschen, jede Ideologie hat irgendeine andere Ideologie, die sie gerne loswerden möchte und unterdrücken möchte. Ja. So. Und die DDR hat sich natürlich den Anstrich gegeben, frei zu sein und demokratisch und so, also ne, Deutsche Demokratische Republik. Das heißt, Kirche verbieten ging natürlich auch nicht. Mhm. Aber wenn es bekannt war, dass man in der Kirche war, so wurde mir zugetragen, ich kann es nicht aus persönlicher Erfahrung nacherzählen, dann wurden einem hier und da schon mal Steine in den Weg gelegt. Also meine Mutter hat ihre älteste, langjährigste Freundin, die kennen sich quasi seit dem Kinderwagen, mehr oder weniger. Die ist, ich glaube, evangelisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch katholisch, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so mit Religion. Meine Mutter war da auch bei den entsprechenden Festen, die bei uns Jugendweihe hießen und eben dann Konfirmation oder Firmung eben sind von ihrer besten Freundin und fand es halt relativ langweilig und so. Und da war auch nicht viel los, während die Jugendweihe, das artete dann gerne mal in große Jugendfeten auch aus. Und erzähl mal von dieser Jugendweihe, weil wir haben den Keller hier ausgeräumt, wir ziehen ja dann demnächst wieder in den Osten. Oh, zurück in den Osten, ne? Werde ich schnell sie. Dann senden wir nämlich auch aus Leipzig, da gibt's ja schon ein paar Leute, die da senden. Wir gießen gerade Wasser ein, deswegen plättert es. Ja, wir müssen noch ein bisschen trinken, weil wir reden ja so viel hier. Richtig, richtig. Wir hatten heute dein altes Jugendweihekleid in der Hand. Genau. Und ich dachte, ja, ich schmeiß den Lappen weg. So. Und du sagst, es geht nicht. Und ich habe dann gedacht, okay, dann lasse ich dich das heute Abend in der Sendung erklären. Ja. Also das ist, glaube ich, zum einen so ein bisschen das, was tendenziell Frauen mitgegeben wird, eingeredet wird, dass die Kleider, die sie zu bestimmten Anlässen tragen, eben auch mit Bedeutung aufgeladen sind. Das ist bei Männern, glaube ich, weniger so. Also ich kenne jetzt nicht viele, die, ich weiß nicht, ob mein Bruder noch seinen Jugendweiheanzug hat, sein Jackett. Ich meine, bin damals wie jeder andere zwangskommuniert worden. Also du wirst ja dann, du hast doch keine Wahl. Ich habe heute noch einen schönen Tweet von Helena Serpent gelesen, die sagte, ist ihr Vertrag mit der Kirche überhaupt gültig, weil sie damals minderjährig war. ist ein toller, ich mag sie sowieso. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, ich bin damals kommuniert worden und als man mir damals mit 14, 15 die Wahl gelassen hat, zur Firmung zu gehen und ich gefragt habe, kriege ich Geschenke? Mhm. Weil alle meine Freunde haben Geschenke bekommen und zwar in einem Übermaß, sondergleichen, Stereoanlage, eine gute Uhr, ein Führerschein, zum Teil komplett bezahlt und so weiter und so fort. Weil das gehört halt eben zur Firmung dazu und meine Eltern konsequent gesagt, nein, du kannst zur Firmung gehen oder du lässt es. Es ist deine Entscheidung, mach dir Gedanken dazu. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich keine Geschenke kriege, gehe ich nicht zur Firmung. Ja. Weil das wäre tatsächlich die einzige Motivation gewesen. Und ich denke, dass meine Eltern das perfekt richtig gemacht haben. Mhm. Mir also diese Entscheidung zu übertragen, um meine eigene Konfession, meine eigene Religion auszuüben oder es zu lassen. Deswegen bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Wahrscheinlich kann ich deswegen auch so wenig verstehen, warum man etwas ideologisch aufgeladenes, dann auch gerade ein altes Kleidungsstück, in das man wahrscheinlich sowieso nie wieder passen wird. Das war grausam. Nein, ich werde da wirklich nie wieder reinpassen. Ich war 13 oder 14, Herrgott, nochmal. Ich bin nicht mehr gewachsen seitdem, also zumindest nicht nach oben, aber in die Breite halt doch. Nein, aber das ist genau der Punkt. Ich war damals 8 und in den Anzug passe ich garantiert nicht mehr rein. Ganz egal. Unter gar keinen Umständen. Gar keinen Umständen. Vielleicht mit dem Bein oder so, was man die Beine auseinander nimmt und dann neu zusammennäht. Ja. So, vielleicht dann höchstens. Nee, aber deswegen konnte ich das nicht nachvollziehen, als du dann sagtest, na, ich würde es gerne behalten. Und ich sage, ja, es ist eigentlich Ballast. Und du sagtest, na, es ist wie ein Hochzeitskleid. Ja, schon so ein bisschen. Also, ich meine, wir sind ja beide, wie gut, dass das auch stimmig ist, beide der Fraktion angehörig, warum heiraten, wollte ja, eigentlich nicht. Wie gut, dass es nicht unterschiedlich aufgeteilt ist bei uns, dass der eine will, der andere nicht. Das könnte irgendwann schwieriger. Nee, wir wollen das beide nicht. Aber nein. Die Jugendweihe ist halt, also ich habe, wann hatte ich Jugendweihe? Ich müsste 98 gewesen sein, 97, 98. Das heißt, ich war 13, 14 und das war so das der Moment, wo die Leute angefangen haben, uns ein bisschen anders zu behandeln, nicht mehr wie Kinder, sondern wie so, naja, Jugendliche, junge Erwachsene. Und da wurde uns auch von den Lehrkräften angeboten, uns zu siezen, wenn wir das möchten. Wir haben das dankend abgelehnt. Die hatten uns schon 4 Jahre lang geduzt. aber das war für uns so ein bisschen dieses, wir hatten die Möglichkeit im Rahmen, also es gibt ja diesen Konfirmandenunterricht. Ja. Der ein Jahr lang geht vor der Konfirmation und ähnliches war bei der Jugendweihe auch. Es gab ein Jahr lang Möglichkeiten, diverse Aktionen und Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen, die von dem Jugendweiheverein, der dafür zuständig ist, organisiert wurden. Ich habe da meinen ersten Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ich war bei Grease im Musical. Wir haben ein paar andere Sachen gemacht, die nicht ganz so aufregend waren wie das Musical. Das war schon das Beste. Aber es wurden uns so Schritt für Schritt so ein paar Sachen gezeigt, die eben auch damit zu tun haben, das sind künftig eure Rechte und das sind aber auch eure Pflichten auf der anderen Seite, wenn ihr denn jetzt einen Schritt weitergeht. Das ist ein Initiationsritus, was eine relativ alte, ein alter Brauch in vielen Völkern und Kulturen ist, sage ich mal. Und dafür steht eben auch immer noch dieses Kleid. Also ich habe sonst nicht mehr viel davon, glaube ich. Habe ich das Buch noch? Wir haben so ein wie die Menschen leben sollten, wollten, wie auch immer, Ethikwerk bekommen und eine Urkunde, die habe ich bestimmt noch irgendwo und sowas. Das waren aber Sachen, die ich nicht selber entschieden habe, sage ich mal, sondern dieses Kleid, da ist meine Mama mit mir losgezogen und hat gesagt, hier, also es gibt zwar ein Budget, ne, jetzt so ein 1.000-Euro-Kleid wäre nicht drin gewesen, hätte ich auch nicht tragen wollen, aber du suchst dir das aus. So, ich berate dich gerne, wenn du das möchtest, aber es ist deine Entscheidung, was du letztendlich anziehst und so. Und das ist so, dass ich durfte natürlich auch vorher schon bei meiner Kleidung mitbestimmen. So, aber letztendlich haben meine Eltern dann gesagt, so hier das oder das. Ja. Ne? Und es ist halt auch verknüpft mit dem Tag, an dem ich das getragen habe. Also da hängt viel dran. Da hängt natürlich der Festakt dran, der sehr langatmig war. Mhm. Wir haben alle, ähnlich wie ein Konfirmationsspruch, einen Jugendweihspruch mitbekommen. Meiner lautete, wer A sagt, muss nicht B sagen. Der kann immer noch einsehen, dass A falsch war. Weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, das war furchtbar egal. Ich wurde freiwillig gemeldet, die Rede zu halten. Also es sollten auch einer von den Jugendweihlingen... Du wurdest freiwillig gemeldet. Yeah. Du kennst dieses, was man in Comics oft hat, ne? So Freiwillige vor und alle treten ein Stück zurück und einer hat's verpennt. Ja. Das war ich. Okay. Jein, also es war so ein bisschen so dieses, es gab auch ein jugendlichen Gremium sozusagen zu dieser Jugendweihe und weil wir eben diesen Akt auch so ein bisschen selber gestalten sollten. Und da war eben auch die Frage im Raum, ja, wer hält denn von den Jugendlichen, von den Jugendweilingen eine Rede? Und ich so, ja, also hier macht euch mal Gedanken dazu, wer das machen sollte. Und dann war ich einen Tag nicht in der Schule wegen irgendwas. Ja. Dann kam ich wieder und es hieß, Kathi, du machst das mit der Rede. Okay. Okay, das führte witzigerweise dazu, dass für den Rest meiner Schulkarriere und auch darüber hinaus teilweise mich Leute erkannt und angesprochen haben, weil die mich bei der Jugendweihe ihrer Kinder haben reden sehen und sich deshalb gemerkt hatten, dass ich dazugehöre, die ich nicht kannte. Okay. So, also ich habe auch oft die Eltern von meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden nicht kennengelernt, weil wir uns halt außerhalb der Schule und außerhalb deren Haushalte getroffen haben. Ich kannte die Eltern oft, die wussten nicht, wie die aussehen und die kannten mich aber alle. Das war ein bisschen spooky irgendwie. Warst vielleicht so ein bisschen berühmt in Erfurt, was? Naja, zumindest in meiner Klassenstufe. Das gleiche haben sie übrigens bei der Abi-Rede nochmal gemacht. Schatz, du bist nicht besonders gut, Nein zu sagen, oder? Nee. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe ja so ein bisschen Rampensaugehen durchaus. Also ich wusste von vielen meiner Mitschülerinnen und Schüler, dass die nicht gerne Vorträge halten und sich total unwohl fühlen und überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ja komm, dann mache ich es halt. Du stehst schon, also ich habe dich ja neulich, als wir in Wiesbaden beim Poetry Slam waren, auch auf der Bühne beobachtet, du bist da relativ sicher auch, ne? Ja, also ich mache mir da relativ wenig draus. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die wenig Lampenfieber und auch wenig Prüfungsangst haben und so, weil ich immer denke, das sind Sachen, ich verliere keinen Arm, kein Bein, mein Augenlicht nicht. Da muss ich vorher nicht Panik schieben, so, ne? Also ich schiebe Panik in Situationen, wenn mein Papa fährt zum Beispiel oder so. Ich auch. Ja, und ich habe das Kleid auch getragen eben bei der privaten Feier, dann wo die ganze Familie da war. Ich habe das erste Mal mit großen Jungs getanzt, gut, meine Cousins, aber ich habe getanzt in hochhackigen Schuhen, was ich vorher auch nicht anhatte. Das sind alles Sachen, die stecken in diesem Kleid drin. Mhm. Und ich werde da nie wieder reinpassen, aber das Kleid angucken weckt ganz viele Sachen, die im Zweifel zwar nicht so präsent sind. Aber das hat jetzt weniger was mit der DDR als wirklich mit diesem... Mit diesem Erwachsensein. Ja, mit diesem Erwachsenen. Also ja, Jugendweihe ist halt wirklich der konfessionslose Akt zum Eintreten in die Erwachsenenwelt, sage ich mal. Also so wobei, für die Atheisten. Ich würde da tatsächlich noch in zwei Kategorien denken. Also, du bist ja tatsächlich eher, du bist ja nicht, wie sagt man, initiiert, du bist ja indoktriniert in der Kirche, ne? Das ist ja schon noch ein bisschen was anderes. Ist schon was anderes. Und ich habe das mitgekriegt, als ich dann hier schon war. Du hast die Töchter von Isabel kennengelernt, ne? Ja. Zwei super liebe Mädels. Bei der einen war ich leider nicht dabei bei der Konfirmation. Also sie sind auch evangelisch. Bei der anderen war ich dabei. Da hat es von der Zeit her gut gepasst. Und die hatte dann bei ihrer Konfirmationsfeier auch eine Freundin mit dabei. Hm. So, und die haben wir dann abends nach Hause gefahren und so. Und ich fragte dann so, hat die wann anders Konfirmation? Ist die in einer anderen Gemeinde oder irgendwas? Weil eigentlich alle Konfirmanten, Konfirmantinnen am gleichen Tag hatten. Und deshalb... Ja. alle mit ihren Familien gefeiert haben und nicht miteinander. So. Und dann erklärte mir die Tochter, die Konfirmation, nee, die feiert gar nicht. Ich so, wie? Naja, die ist nicht religiös. Und dann gibt's keine Konfirmation. Ich so, Und Jugendweihe oder? Also irgendwas, wenigstens von den Eltern aus, dass man irgendwie sagt so, damit sie nicht die Einzige in der Klasse, es gab wohl drei in der Klasse, bei denen das so war, die gar nichts haben, so. Und nö. Was ist ein Jugendweihe? Da dachte ich so, okay, ja. Aber ich kann das irgendwie für mich auch bestätigen, weil mir hat nichts gefehlt. Also es war nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass klar, die Kommunion in meinem Fall mit 8 Jahren, die Erstkommunion, die du dann hast, das war so ein Must. Und da wurde auch aufgefahren oder kriegte ich auch die Uhr und den schönen Anzug und da wurde auch richtig Party, da war richtig Pomborium bei uns. Und ich weiß, mein Kinderfreund im Haus neben gegenüber, Florian, schönen Gruß, keine Ahnung, der nebenan wohnte, damals der hatte dann eben auch die ganze Bude voll mit Leuten. Das war schon was Besonderes. Aber ich hatte mich dann irgendwann derartig weit von der Kirche entfernt, dass ich das also, ich hatte nicht den Eindruck, als würde mir was fehlen. Und ich hatte ja auch verstanden, dass die anderen Kinder Geschenke bekommen, damit sie dahin gehen und nicht andersrum. Die gehen nicht dahin und kriegen Geschenke, sondern die kriegen die Geschenke, damit sie das machen. Als Belohnung. Ja. Und es ist so, das ist mir damals falsch vorgekommen. Und als klar war, ich würde keine bekommen, habe ich auch gesagt, okay, dann lasse ich es halt auch. Dann ist das nicht die Motivation für mich. Das wäre die Motivation gewesen, zu sagen, ich trete in einen Scheißclub ein. Sondern, aber das war es irgendwie nicht. Und ja, ich bin römisch-katholisch gemeldet, das heißt, ich würde gegebenenfalls auch Kirchensteuer zahlen. Im Grunde genommen hindert mich nichts daran auszutreten. Ich bin irgendwo in irgendeiner Kartei ein Strichlein, was die katholische Kirche zu seinen Mitgliedern zählt. Aber im Grunde genommen bin ich nicht gläubig und überhaupt nicht religiös, null. Ja. Sondern, aber ich hatte nie den Eindruck, als würde mir irgendwas fehlen in der Sekunde. Ich habe die dann... sonntags in die Kirche? Sonntags mich anziehen? Ja, das ist eine der Vorteile einer Jugendweihe. Sowas gehört nicht dazu. Also, ne, du musst also anziehen? Nur, also, wenn man das Haus verlässt und nicht zum FKK-Strand geht, ist es ratsam häufig. Aber also auch so sonntägliche Besuche von irgendwas, jetzt außer von Oma vielleicht im Zweifelsfall, wenn das zum Familienplan gehört, sowas gab's da halt nicht. Also es gab auch bei diesen Jugendweihe-Vorbereitungssachen keinen festen Termin, wo man sich zusammengesetzt hat und geredet hat oder irgendwie sowas über ethische Dinge oder so. Ja, bei uns war's das. Genau. Wir hatten den Firmenunterricht tatsächlich. Yeah. Also es war also sowohl Kommunionsunterricht und trotzdem wir ja sehr wenig religiös und relativ religionsfrei, nicht religionslos, erzogen worden sind, hat meine Mutter bei uns den Kommunionsunterricht gemacht für mich und meine KlassenkameradInnen. was ich schon sehr befremdlich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, wo dann dieses Lehrmaterial ausgeteilt worden ist und dann da so diese Illustration schwarz-weiß, und das war ganz furchtbar für mich, und ich finde das auch rückblickend betrachtet ganz schlimm, also das ist dieses Einhämmern und dann dieses Abfragen, und das hatte Nachmittagsschulunterricht Charakter, das war ganz furchtbar, und auch diesen Firmenunterricht, wo ich dann 3-4 Mal gewesen bin und dann irgendwann nicht mehr hingegangen bin. Und ich hatte dir das schon mal erzählt, ich will es dir nochmal erzählen. Mein Firmenlehrer war Jean-Luc. Jean-Luc war Belgier. Und der sprach in so einem ganz breiten französischen, belgisch-französischen Akzent. Und den kannten wir vom Kindergarten. Seine Kinder waren mit meinen Brüdern im Kindergarten. Der war bekannt und der war ein unfassbar freundlicher und toller Mensch. Und der hat bei uns den Firmenunterricht mitgemacht. Und ich kannte ihn und er kannte mich und wir wussten, wer wir sind. Und bin dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Und meine Eltern haben dann irgendwann angerufen, ja, kommt wohl nicht mehr, bla. Und Jahre später habe ich dann Praktikum gemacht in der Spedition. Und wer ist natürlich für, also ich habe in Rheine gewohnt, das ist in der Nähe der holländischen Grenze, wer ist natürlich für die Benelux-Staaten dort verantwortlich in der Spedition? Jean-Luc. Schön. Und er guckte mich dann irgendwann an und sagte, ja, er hat mich wohl erkannt und was er wo gewesen sei. Und ich sage, ja, mich dann einfach dagegen entschieden. Und das war für ihn auch in Ordnung. Also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, das bedauert oder sowas. Und ich dachte, ja, ist okay. Also fährt ja auch erwachsen von mir und so. Ne? Also das war so ein Moment, wo ich dann auch nochmal so auf diesen Moment auch zurückblicken konnte und dann auch nochmal festgestellt habe, okay, es war die richtige Entscheidung für mich. Sondern das mag, entscheidet das für euch und für eure Kinder, und wenn ihr da anders dran gehen möchtet, es gibt da wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. Das ist, gerade Religion ist ein Thema, da gibt's 1000 Meinungen dazu und jede ist genauso falsch oder genauso richtig. Ich will auch niemanden in irgendeiner Art und Weise eine Ideologie vorschreiben. Ich kann nur sagen, für meine Eltern und für mich war das der richtige Weg. Wohingegen ich diese politischen Ideologie, die hier in diesem Buch auch beschrieben wird, ganz spannend finde. Jetzt komme ich auch wieder zurück zum Werk, weil das da, deswegen sind wir zum Teil auch hier, ganz spannend finde, weil Mirko als Perspektive, Mirko hat eben in der Geschichte eine Fehde zu Älteren von einer anderen Schule, glaube ich sogar, oder von einer anderen Klasse, und das möchten die mit einem Rundlaufturnier im Grunde genommen, also Tischtennis in der Schule eben lösen, und dieses Turnier wird eben organisiert, er ist mit verantwortlich und dies und das. Und mitten in dieses Turnier passiert eben der Mauerfall und die Maueröffnung. Genau. Und er wird dann mitgezogen in den Westen und nimmt das gar nicht wahr. Mhm. Und das ist so ein Moment für mich gewesen. Klar kann er das, er ist 13, er kann das nicht verstehen, was da gerade passiert. Man sieht aber trotz alledem die Menschen um ihn herum, seine LehrerInnen, seine Betreuungsperson, die Dame von den Pionieren, die plötzlich verschwindet, die gar nicht mehr da ist, wo sich alle fragen, wo ist sie abgeblieben? Die sind zum Teil ziemlich zerstört, weil das bestehende System einfach nicht mehr funktioniert, nicht mehr da ist oder sich gegebenenfalls sogar als falsch herausgestellt hat. Und das ist ein unfassbar toller Moment. Tut mir leid, dass ich den jetzt gespoilert habe, aber das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, was ist das für ein großartiges Werk? Es ist relativ, ich will es nicht Kindercomic nennen, das trifft es nicht. Aber es erinnert schon so ein bisschen an diese klassischen Kindercomics, so ein bisschen, die man damals so beim Salamander eingeht, diese Luigi-Comics, hätte ich fast gesagt. Es ist schon so ein ähnlicher Strich, vielleicht tue ich Marvel Unrecht. Aber es ist für mich so ein, es passt einfach auch in diese Welt. Marvel hat andere Sachen gezeichnet, die ähnlich aussehen, diese Häschen-Geschichten auch. Aber also es passt einfach auch in die DDR, auch mit diesem Mosaikheftchen. Ich habe ja auch ein paar davon selber von den Neueren, nicht von den Alten. Ich hatte zwar von den Alten schon mal ein paar in der Hand, aber selber besitze ich keine davon leider. Also die Abrafaxe und die Dicke Dachs, wie sie alle heißen. Du hattest noch mal, deine Mutter kannte noch welche mit so zwei so Häschen, Fix und Fax. Wie hießen die noch? Fix und Foxy? Nee, Fix und Foxy, das sind hier die beiden Füchse vom Kauker Verlag. Aber irgendwas Fix und Fax oder irgendwie sowas. Fix und Fax, genau. Die kannte ich dann auch nicht. Die musste ich mir dann an dem Tag noch mal zurecht googeln. Das hat schon so einen eigenen Charme. Und auch Marvels doch eher karikaturhaften Strich eben für das, also komplett cartoonige Figuren, und das macht dieses Buch derartig toll und schön und einzigartig für mich. Und es ist nie, also die Umgebung ist halt zum Teil mega realistisch, auch mit ein paar Strichen nur gezeichnet. Ganz toll gemacht, und es ist also wirklich eine, ich habe es unfassbar genossen, dieses Buch zu lesen, dieses Comicbuch. Das ist auch tatsächlich das, was ich als Graphic Novel bezeichnen würde. Ich habe eine ganz schwere Beziehung zu diesem Wort Graphic Novel. Das ist halt ein Modebegriff. Das ist ein Marketingbegriff, der dazu benutzt wird, Comics einen Anstrich zu verpassen, den sie nicht brauchen. Ein Flair oder ein ja, fast schon was Elitäres zu geben, was es Comics nicht brauchen. Für die versnobte Elite es zugänglich zu machen, sozusagen. Fürs Feuilleton ein Stück weit auch greifbarer zu machen. Das hier ist ein Roman, grafisch aufbereitet. Hier wird eine Geschichte erzählt. Das ist nicht vorher in irgendwelchen Einzelheften erschienen. Das ist für mich ein grafischer Roman. Ja. Und das ist, ich kann das wirklich empfehlen. Und das ist für mich wirklich eine Sache. Ich habe natürlich, also ein paar von den Sachen kannte ich selber, ein paar Sachen dann eben auch durch dich. Das allererste Bild ist eben das Sandmännchen in diesem Buch. Und das ist, glaube ich, so das ist der größte gemeinsame Nenner, auf den man sich von Ost und West eben heute auch einigen kann. Wo klar ist, okay, das kennt beide Seiten, in Anführungszeichen. Und was auch nicht in irgendeiner Form aufgeladen ist, negativ oder sowas. Ne? Also man kann ja vielen Sachen, die aus dem Osten kommen und wieder aufgelebt sind, Dinge vorwerfen, und sei es nur, dass die Leute da aus irgendwelchen Ostalgiegründen dran hängen und ausblenden, mit welcher Ideologie das Ganze passiert ist, aber das Sandmännchen war halt einfach das Sandmännchen. Also ich muss mich korrigieren, ist das Sandmännchen und Petit Platsch und Chantarinchen, also die sind alle drei in dem Bild, aber das Sandmännchen eben prominent in der Mitte. Genau. Ja. Was ich unheimlich schön finde bei diesem Buch, auch was toll gelungen ist, ist auch so diese Wertigkeit, die Mirko eben den politischen Dingen um sich herum gibt. Also ich finde das großartig. Es geht los damit, dass die Schwester ihn weckt und er wacht auf und hat seine erste Morgenlatte. So lese ich das, ne? So, er kann damit erstmal nie so richtig viel anfangen und muss erstmal gucken, schnauzt seine Mutter an, dass sie gefälligst anklopfen soll, als sie ins Zimmer kommt, während er das Phänomen da untersucht. Und der hat eigentlich gerade andere Sorgen als politisches. Und es klingt immer wieder so an. Also es wird dann von der Klassenkameradin erzählt, deren Eltern mit ihr abgehauen sind im Westen. Dass sie wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Also wird auch relativ, also ich finde schon, dass angedeutet wird, dass sie das eben nicht, dass sie eben nicht rüber gemacht haben, sondern vorher nochmal aufgehalten worden sind. Zumindest eingesperrt sind, oder? Entweder eingesperrt oder, das ist halt die zweite Deutungsebene, ist, es wird halt erzählt, um abzuschrecken. Ne, die haben es nicht geschafft, wir haben die geschnappt und macht bloß nicht rüber, geht nicht rüber. Also es gibt immer mal wieder so Geschichten von Leuten, die plötzlich verschwinden. So, und das ist so ein Ding, das finde ich sehr spannend und es wird halt eben auch dazu benutzt, Leute dann einzuschüchtern und zu sagen, macht das nicht, also bleibt dem System treu, dann geht's euch auch gut. Und denen geht's ja auch gut. Also ich habe nicht den Eindruck, als würde irgendwem da irgendwas fehlen. Nee. Im Gegenteil, die kommen am Ende ja in den Westen und sehen diesen Überfluss und sind derartig damit überfordert. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, es gab natürlich, also der eklatanteste Mangel, der aber eben nicht in Objekten verifizierbar war, war natürlich Freiheit. Mhm. So. Die Freiheit, dahin zu gehen, wo du hin möchtest, dir Sachen anzugucken, die du ansehen möchtest. Es muss ja nicht immer unbedingt auf Kapitalismus geprägt sein, sondern im Zweifelsfall wollten die Leute auch mal nach Italien und sich Originalkunstwerke von Michelangelo angucken oder so, Sixtinische Kapelle, ohne dass sie religiös sind oder sowas, aber die Freiheit hatten sie nicht. Und das ist das Eklatanteste, was gefehlt hat. Ansonsten waren die Leute versorgt. Das ist ja diese, jeder hatte einen Arbeitsplatz, mehr oder weniger. Gut, manche Stellen waren dreifach belegt, aber so war das halt. Es gab relativ wenig lebensbedrohliche Armut in der DDR, soweit ich informiert bin. Das heißt, dort hatten was zu essen auf dem Tisch. Es gab Wohnraum, der war vielleicht nicht komfortabel, aber er war da. Und ja, also die Leute, die hier in Berlin gezeigt werden, das ist vielleicht nochmal was anderes dann in den ländlichen Gegenden, aber klar, Marvel schreibt sehr vernünftig von den Sachen, die er kennt. Das ist auch immer gut so. Die kommen ja schon durchaus realistisch vor. So. Also da gab es eben auch den Milchdienst in der Schule und den hatte ich aber auch. Also ja, und aber auch so dieses eben, natürlich muss das Essen da auch bezahlt werden, aber das war halt nicht viel. Das waren ein paar Pfennig, die du bezahlt hast, ne, für das Essen. So. Also die Kinder wurden versorgt. Ich finde halt schön, dass das bisschen westliche Popkultur, was tatsächlich stattfindet, ist eben ein Song von Depeche Mode. Ja. Dieses People are People, also ein unheimlicher Klassiker. Ich bin ja auch ein unfassbarer Depeche Mode Fan. Und die sprechen halt kein Furz Englisch. Nee. Also es wird halt nicht gelehrt. Also die kriegen halt Russisch. Das wird auch immer mal wieder angedeutet. Ja. Du sagst das am Anfang eben, beschlag das Kapitel Lupagadi auf. Wir reden auch gleich noch ein bisschen über die Ost-Popkultur hier drin. Kriegen halt eben Russischunterricht, aber eben kein Englischunterricht. Und immer wenn sie halt eben People are People, dann singen die halt wirklich People are People, so wash or the bee. Genau. Also so ein Eins, wissen ja gar nicht, was die Worte bedeuten und tanzen aber dazu, weil sie die Musik. Und ich habe ja schon ein gespaltenes Verhältnis zu Musik in Comics, weil du musst halt als Rezipient das Lied kennen, was da zitiert, weil ansonsten macht das keinen Sinn. Und du kannst halt als Comic-Schaffender nicht garantieren, dass dein Publikum dieses Lied kennt. Deswegen ist Musik in Comics unfassbar schwierig. Wenn du so einen Klassiker nimmst, wie Depeche Mode, People are People, ist die Trefferquote relativ groß, glaube ich. Ja, zumal sie auch noch konkret benannt werden als Depeche Mode. Das heißt, selbst wenn du den Song nicht erkennst, wird dir über den Titel der Band zumindest klar, okay, Depeche Mode war keine Ostband. Nee. Du hast aber eben die Szene, wie die in der Disco sind abends und dann da abhocken. Und es fängt halt wirklich mit Klonk, Klonk, Ding, Klonk, Klonk, Klonk, Ding an. Und ich habe das so gefeiert. Das ist fast meine Lieblingsstelle in dem Ding. Und es ist richtig, richtig gut. Ja, das fand ich auch farbig total schön gemacht. Ja. Jede Szene in einem anderen Farbton gestaltet und dann aber komplett. Also es sind viele tolle Sachen drin. Und ich mag halt wirklich eben, wie Mirko immer mal wieder so ein bisschen was von den politischen Sachen mitkriegt. Mhm. Also da sind auch irgendwann Freunde von seinen Eltern zu Besuch, die sich unterhalten, dass jemand drüber gemacht hat und ob sie selber schon mal überlegt, aber mit den Kindern wäre das ja nicht ja, so. Genau. Und das ist ein Moment, wo ich gezuckt habe, wo ich richtig heftig gezuckt habe beim Lesen, weil ich einfach da mit den Geschichten groß geworden bin, was, wenn die jetzt doch für die Stasi arbeiten, wenn das Freunde von dir sind, die für die Stasi arbeiten und die erzählen denen einfach so, dass sie schon drüber nachgedacht haben und nächsten Tag steht der Polizei bei denen vor der Tür. Ja. So. Und da habe ich, das ist so, das hat mir so Angst gemacht in dem Moment um diese Familie, wo ich dachte so, seid ihr des Wahnsinns? Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, aber es gab halt doch noch genug Vertrauen unter den Leuten, sodass sie eben trotz allem mit Leuten, die nicht ihre engste Familie war, drüber gesprochen haben. Und es wird ja dann auch über die Mutter von Thorsten dann auch gesagt, eventuell ist sie in der Stasi, bis Leute auffallen, ja, die ist ja nicht bei den Pionieren, also kann sie ja im Grunde genommen nicht bei der Stasi sein. Genau. Aber das ist halt, so, da ist irgendwas Schlechtes mit der Person, die fällt aus der Norm, die wir hier haben, die muss ja bei der Stasi sein. Mhm. Also gibt's genau die gleichen Mauscheleien, das gleiche hinter dem Rücken, Lästern und sowas, wie es das überall gegeben hat, aber immer mit dieser Ideologie verbunden, so nach dem Motto, na, pass mal auf, dass du da nicht mit der Regierung und sowas und hier und da. Und das war schon nochmal was, es war halt gefährlich, du konntest halt verschwinden. Ja. So, ne, und dann auch, das darf man nicht unterschätzen. Also ich kann deinen Ansatz da durchaus verstehen. Ich denke, hast du noch irgendwas komplett Wichtiges, was du jetzt eventuell zum Comic oder auch zu deinem Thema noch was erzählen möchtest? Was ich noch sehr schön fand, war diese Situation, als sie ohne ihre Pionierleiterin, diese Lehrerin, dafür aber mit der Gruppenleiterin dieses Turnier klären sollen. Und alle erstmal auf dieser Gruppenleiterin rumhacken. Und die hat gesagt, Moment, ich bin mal das Bindeglied hier. Ich bin diejenige, die das nach oben vertreten muss. Das will von euch keine Socke machen. Sie heißt bezeichnenderweise Angela Merkel. Ja, das ist halt auch besonders schön. Das ist sehr witzig gemacht tatsächlich. aber ich mochte das so, wie die eben auch ihre Berechtigung in ihrer Rolle hat. Ja. Wie sie sehr systemtreu ist natürlich, aber wie sie das eben bis zum gewissen Grad auch deshalb ist, um das, was ihre Klassenkameradinnen und Kameraden wollen, vertreten zu können. Wobei sie schon, also ab der ersten Sekunde schon so ein bisschen wie die Streberin rüberkommt. Also das ist schon so, sie ist eindeutig auch also derartig systemkonform, also komplett eingebunden. Also die ist halt wirklich derartig integriert und wahrscheinlich dann, also das ist halt einer der Personen, wo ich mir vorstellen kann, eine der Personen, die wirklich unter dem Zusammenbruch der DDR gelitten hat. Also glaube ich gar nicht so deutlich gezeigt. Da werden andere Leute, Sportlehrer, wird glaube ich dann an dem Abend auch gezeigt, wer dann besoffen in dem Schuppen sitzt und niedergeschlagen ist und einfach für nichts anderes mehr empfänglich ist. Der weiß halt, dass das System am Arsch ist, dass er möglicherweise auch seine Sicherheit, also Freiheit, sagen wir dahingestellt, hatten sie wahrscheinlich, habt ihr in der DDR wahrscheinlich nicht genossen, aber es war ja schon eine gewisse Art von Sicherheit, also das beruflicher halt, und Lebenssicherheit eben auch da. Das ist halt das Ding, also das ist ja was in dem politischen System oder im Austausch, also Austausch oder in der Erzählung über die jeweils anderen politischen Systeme eben nicht gezeigt wurde. Es gab eine gewisse Sicherheit, dafür musstest du systemkonform sein, hattest also nicht alle Freiheiten. Mhm. Dafür hattest du die Sicherheit und umgekehrt hast du halt im Westen viele Freiheiten gehabt, aber dir fehlte halt die Sicherheit. Ja. So, und das ist halt was, im Osten ist halt viel diese Freiheit propagiert worden, aber es gab keine Information darüber, dass es Arbeitslose gibt, dass es Obdachlose gibt im Westen. Also, unter der Hand Information, ne? Aber das, was ja als Freiheit versprochen, oder was als Sicherheit, was Sicherheit war, ist ja als Freiheit versprochen worden, in dem Sinne, ja. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, warum sich viele Menschen die DDR auch zurückwünschen oder das alte System, so gerade dieser Konservatismus, der ja ganz stark darauf basiert, das zurückzuholen, was man kennt, in das System, in dem man aufgewachsen ist und deswegen auch so diese Nostalgie, die vor so ein paar Jahrzehnten oder ja fast 20 Jahre her, Anfang der 2000er. Wir sind, glaube ich, neulich an einem Punkt gewesen, wo die Mauer länger nicht mehr steht, als sie jemals gestanden hat. Ja. Und trotzdem gibt es immer noch so diese ein bisschen, wir haben einen YouTube-Kanal, Erichs Erben heißt der, glaube ich, wo so alte DDR-Rezepte nachkochen. Ja. So, wo du manchmal auch sagst, habe ich noch nie gehört. Ne? Ja, das ist genau. Ganz spannend. Aber ein schöner Kanal und der auch genauso, was dir dann aufgefallen ist, auch mit dem Kochgeschirr dann arbeitet, was sie dann eben damals hatten. So, das ist auch noch Ausprägung dieser Nostalgie. Ne? Ja, und ich weiß noch, ich hatte tatsächlich, als dieser Tag war, das war Anfang des Jahres, da stand die Buchhandlung noch, beziehungsweise haben wir in deinem Ausräumen. Und wir sprachen dann halt auch im Kolleginnenkreis drüber. Und meine Chefin meinte dann irgendwie so, naja, irgendwie kommt ihr das nicht, also kommt ihr die Zeit, die die Mauer gestanden hat, kürzer vor, als sie jetzt weg ist. Und trotzdem sind die Unterschiede noch so da. Ja. Also ja, das liegt halt daran, dass während sie stand, so intensiv daran gearbeitet wurde, die Unterschiede auf beiden Seiten der Mauer herauszuarbeiten und jetzt eben nicht dran gearbeitet wurde, seit dem Fall der Mauer, diese Unterschiede wieder aufzulösen und die Gemeinsamkeiten zu entdecken und das zusammen zu, also es wurde mehr dran gearbeitet, sie zu trennen, die beiden Länder, als es zwei Länder waren, als hinterher dran gearbeitet wurde, sie zusammenzuschweißen. Was ja auch daran liegt, weil bis heute von den neuen Bundesländern geredet wird, obwohl die Trennung im Grunde genommen seit 30 Jahren vorbei ist. Ja. Nächstes Jahr 2019 sind es 30 Jahre Mauerfall. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, das war eine Sache, die habe ich damals irgendwann, das war Tag der Deutschen Einheit, habe ich dann, weiß gar nicht, ob das ein Sonderöffnungstag gewesen ist oder ein Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit, haben wir vor dem Comicshop gestanden und irgendwer sagte den schlauen Spruch, na, die Mauer in den Köpfen muss aufhören. Und das ist eigentlich gar nicht so falsch, der hat dich abgedroschen, aber es stimmt halt noch. Ne? Es stimmt halt noch, weil halt auch wirklich diese Vorteile werden so wenig abgebaut. Also es gibt Berührungspunkte, wo es Überschneidungen gibt, wo Arbeitskräfte von Ost nach West und umgekehrt gewandert sind. Das ist nicht die Frage, aber es ist halt an vielen Stellen eben wirklich immer noch sehr, also ich sag mal, Westdeutsche, die ich getroffen habe, die in Osten gefahren sind, die haben sich die Dresdner Frauenkirche angeguckt, die haben sich Berliner Fernsehturm angeguckt und dann sind sie wiedergekommen und haben gesagt, es ist aber alles schlimm da im Osten. Die sollen mal dankbar sein, dass sie uns haben. Wir waren in Leipzig unterwegs und wir sind halt jedes Mal an dieser alten Messe vorbeigefahren. Mhm. Seit wann ist sie nicht mehr in Betrieb? Seit Ende der 90er Jahre? Ende der 90er, ich glaube 96, 98, irgendwas in der Dreh. Das ist ein beängstigender Bau. Also ohne Scheiß, also ich könnt mir halt sehr gut vorstellen, dass links und rechts eben auch so die, also ich habe es dann mit dem Hakenkreuz verglichen, weil das mein erster Ansatzpunkt gewesen ist. Wahrscheinlich wird da eher das Hammer und Zirkel oder was ist das gewesen? Ja, genau, Hammer und Zirkel. Hammer und Zirkel der DDR gewesen sein. Aber selbst dann ist es ein derartig beängstigender Bau und diese alte Messe mit diesen großen Wänden, das glaube ich jetzt ein Möbelhaus drin, Poco-Domäne oder sowas. Weil ich mir tatsächlich nicht mehr sicher bin, ob das Ding wirklich, also es ist das alte Messegelände auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Möbelhaus nicht neu dahin gepflanzt wurde. Ich weiß es wirklich, ich kann es nicht sagen. Wir müssen es nochmal recherchieren, aber selbst dann, also wenn es übrig geblieben ist, allein, dass du über diese großen Ems eben erstmal durchfahren musst, um auf dieses Gelände drauf zu kommen, das ist ja schon auch Prunk und dann fährst du halt ein paar 100 Meter weiter und bist dann an diesem Kriegerdenkmal, wo ich dann denke, wow. Also Völkerschlachtdenkmal. Entschuldigung, ja. Ja, also tatsächlich haben dieses Möbelhaus, was das jetzt ist, und das Völkerschlachtdenkmal viele Gemeinsamkeiten. Die sind beide eher so von der Architektur her so Monumentalbauten, wie man sie eben aus Albert Speer-Zeiten aus dem Dritten Reich kennt. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo ich sage, warum muss man es dann im Osten wiederholen? Also warum muss man sich dieser Ideologie, und wahrscheinlich hat es mich deswegen auch so gepackt dann, also ich habe mich dann, also je öfter wir dran vorbeigefahren sind, halbwegs dran gewöhnt. Mhm. Wenn ich mir aber vorstelle, dass das demnächst so ein regelmäßiger Weg ist, den ich nehmen muss, um irgendwo hinzukommen, wird mir Angst und Bange. Also das ist halt auch so eine Art von Geschichte, an die ich nicht erinnert werden möchte, sage ich mal so. Mhm. Das vielleicht stellt sich's in der Realität irgendwann, vielleicht tritt der gleiche Gewöhnungseffekt an, wie bei allen Sachen, die am ersten ein bisschen komisch vorkommen, keine Ahnung. Mhm. Aber so an so diesen, es ist ja schon auch eine Art Absolutismus, der da passiert ist, ne? Ja, es ist natürlich, also ich finde es spannend zu hören, wie du Leipzig wahrnimmst und siehst, weil ich habe immer, die zwei Punkte halt. Yeah. Ne? Ich habe ja zwei Jahre da schon studiert und gewohnt während des Studiums und Leipzig ist ganz toll. Immer anders wahrgenommen, weil ich halt einfach mit Leuten da verbunden war, die ich kannte, weil ich einfach schöne Sachen unternommen habe und weil ich es eben aber auch kennengelernt habe, als schon vieles wieder aufgebaut war. Ja. Und die ganzen Passagen in der Innenstadt schön gemacht waren, Speckshof, Mädlerpassage etc. Da habe ich einfach einen anderen Blick drauf, sage ich mal. Und Spannend. Also, was da auch verkehrt ist vielleicht oder auch nicht, das ist natürlich immer schon. Ich denke, spätestens im ersten Podcast, also ich denke, wenn dieser Podcast ausgestrahlt sind, sind wir spätestens da, weil ich denke, ja, der Podcast wird ausgestrahlt zu einem Zeitpunkt, da hast du deinen ersten Arbeitstag hinter dir. Also von daher sind wir dann bei Ausstrahlung tatsächlich schon in Leipzig wohnhaft. Vielleicht berichten wir dann in unserem ersten regulären Podcast dann auch nochmal so ein bisschen über Ost-West-Gefälle und wie mir als Wessi aus einer kleinen Stadt, ich bin ja eher so ein, so ein 75.000 Seelendorf, im Vergleich zu allen Städten, in denen ich bis jetzt in den letzten paar Monaten gewesen bin, ist das wirklich ein Dorf, bin ich ja groß geworden. Das war also wirklich so ein bisschen, der Bauer kommt in die große Stadt, Gefühl für mich, also allein hier nach Stuttgart zu kommen, die erste Zeit und dann auch nach Erfurt, was einfach historisch ganz anders ist als meine Heimatstadt oder eben auch Leipzig, nochmal eine ganz andere Dimension hat. Vielleicht berichten wir dann davon nochmal und wie es dann auch tatsächlich in Leipzig ist. Ja, aber hey, du hast dich immerhin schon mit den Messemännchen angefreundet. Ja, ich habe meinen verlorenen Bruder gefunden. Die Erdnuss. Genau, genau. Und wir die auch schon wieder im Bogen schlagen können zu den popkulturellen Anspielungen im Kinderland. Ja, es sind ein paar. Ich will gar nicht so viel auf alles eingehen, weil es es verteilt sich dann doch ganz gut aufs Buch. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist dieses Telespiel Nupagadi. Das kannte ich auch schon aus diesem Gratisheft, das war ja schon drin und hat mich besonders gefreut, weil ich kannte Nupagadi nicht im Zuge von irgendeiner Ostalgie, sondern ich hatte von den Cartoons irgendwann mal gehört. Also wenn es tatsächlich mal in so einer Dokumentation über klassische Animation gewesen ist oder ich bin über die Animation bei YouTube gestolpert, keine Ahnung. Aber wir haben die mal nachgeguckt auf YouTube. Die gibt's auch auf DVD, die kann man also auch kriegen. Die sind weitestgehend ohne Sprache, kann man also auch problemlos auf Deutsch gucken. Kommen, glaube ich, aus Russland. Hase und Wolf heißen die im Großen und Ganzen. Und eins der Kids spielt eben in einer der ersten Szenen so ein Telespiel mit Nupagadi, wo man eben hier so Eier aus dem Hühnerstall klauen muss. Ja, ja, genau. Also ein Telespiel, wo ich jetzt einfach mal unterstelle, dass es das tatsächlich gegeben hat. Also wenn man das recherchieren würde, würde ich sagen, ja, wird man das wahrscheinlich sogar finden. Aber es ist halt eben auch ein ikonischer Kindercharakter. Und was ich dann während des Lesens dann gesehen hatte und wo ich tatsächlich den Bezug nur von dir hatte, war der Traumzauberbaum. Ja. Ich sollte mir den eigentlich vor der Sendung nochmal anhören, weil wir hatten den schon mal gemeinsam gehört. Und ich fand den jetzt beim ersten Mal hören eher so unspektugal, möchte ich mal sagen. Gut, der ist für vierjährige Kinder gemacht, ne? Unspektugal. Und du hast ja wohl im Comic gelesen, dass Mirkos Schwester das Gespensterlied zum Fürchten findet. Ja. Ja, das ist tatsächlich, das hast du mir gezeigt. Du hast das Comic gelesen, während wir aus Frankreich zurückgefahren sind mit meinen Eltern im Auto und hast mir das gezeigt. Und ich machte so, uah! Und mein Papa hat beinahe einen Unfall gebaut. Also tatsächlich in diesem Fall meinetwegen. Sonst macht er das aus eigenen Gründen. Aber oder lässt den Führerschein zu Hause. Ja, das macht er auch manchmal, dass er seinen Geldbeutel mit Führerschein drin nicht einsteckt. Nee, und das sind natürlich Sachen, die sind für mich, fand ich die schon schön da, wo ich sie gesehen habe. Ich habe jetzt auch nicht alles wiedererkannt, glaube ich, weil ich manches dann doch nicht wahrgenommen habe und das schon weg war, als ich alt genug war, um es wahrzunehmen. Aber ich habe im Moment gebraucht, um Kofi zu übersetzen. Kommst du mit zu Kofi? Das ist so wie gehst du Aldi? Okay. Also Kaufhalle, Kofi ist Kofhalle. Ne? So, Kofhalle. Kommst du mit in die Kofhalle? Habe ich ein bisschen gebraucht, das zu übersetzen. Hier ist ja der Traumzauberbaum auch zu sehen. Genau. Und da waren einfach so ein paar Sachen drin. Also ich habe vor einer Weile mal angefangen, ein bisschen Russisch zu lernen. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber ich kann so ein bisschen entziffern, was wo geschrieben steht, also die Buchstaben. Und habe tatsächlich, also den wird aufgetragen, lest im Russischbuchseite sowieso. Und dann sieht man das, die Überschriftkapitel. Da steht halt Nupagadi. Und das kann ich lesen, weil es obwohl es in kyrillischen Buchstaben nachsteht. So. Ich kann die Cartoons halt wirklich empfehlen. Also ich habe die sehr gerne geguckt. Die Reihe, das sind nur eine Handvoll Cartoons. Also das hat man, wenn man das irgendwo gefunden hat, relativ zügig geguckt. Es gab dann noch in den 90ern und in den 2000ern eine Fortsetzung. Also es gibt eben auch einen Nupagadi-Spot, wo sich der Wolf, also es geht immer um den Wolf, der den Hasen fressen möchte. Und der Hase ist so ein kindlich unschuldiges Wesen, was aber irgendwie in so einer Tom-und-Jerry-Dynamik dem Wolf immer austrickst auch. Und es gibt eben auch einen Nupagadi-Spot, wo der Wolf im Spider-Man-Dress dann ein Hochhaus hochkrabbelt. Okay. Und das kommt aus den 2000er Jahren. Also man hat die Serie nochmal wieder weiter fortgesetzt. das Material ist aber begrenzt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass man sich da stundenlang irgendwie mit beschäftigen kann. Das ist ein Kleinod der klassischen Ost-Animation, wo es wirklich extrem viele Perlen gab. Und wir haben neulich bei deinen Eltern, wir waren ja über Ostern, vor Ostern, bei der Messe. Als wir von der Messe dann zurückgefahren sind, noch ein paar Tage bei deinen Eltern. Und da haben wir auch noch so einen alten war auch, glaube ich, ein russischer oder polnischer, ich bin mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher, Cartoon geguckt. Also es gibt schon. Stimmt, das ja genau, mit der Blase und dem mein Freund Blase auf Deutsch hieß genau. Der, glaube ich. Drei Holzfäller. Ich habe den auch bei Letterboxd getrackt dann. Also es gibt schon wirklich sehr, sehr schöne osteuropäische oder auch dann tatsächlich sowjetische Trickfilme. Die haben halt nicht nur Propaganda gemacht, aber auch halt. Ne? Und was sie auch sehr schön gemacht haben, was ich als Kind geliebt habe, waren die Märchenfilme, die aus den Ostländern kamen. Also tschechische Märchenfilme. Und die haben wir das war dann ja tatsächlich so die Kultur, diese alten Ufergeschichten am Ufer. Die haben wir halt erst mit der Wiedervereinigung bekommen. Mhm. Also dieses Drei Nüsse für Aschenbrödel ist ja eigentlich was Östliches. Ja. Das haben wir dann also tatsächlich erst mit der Öffnung der Grenze hier hingekriegt. Das ist heute hier Kult. Ja. Ne? Diese ganzen Rumburak und dann hast du nicht gesehen. Das sind alles so tschechische Geschichten. Es gibt viele Dinge aus der Ecke, die sowieso hier hingekommen sind. Wir haben neulich festgestellt, diese Adobar-Geschichten, also der Junge mit seiner mit der aufblasbaren Rakete, was wir beide kannten aus unserer Kindheit, das hat im Westen und im Osten jeweils eigene Synchronisationen gekriegt. Ja, und genau. Das war bis zu dem Zeitpunkt auch, das hieß bei euch, glaube ich, nochmal Archibald. Ja. Und bei uns hieß das Adola, oder ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber irgendwie so in der Richtung. Und ich dachte, das heißt doch nicht Archibald, das heißt doch irgendwie anders. Und also mit so besprechenden weißen Hunden, das ist, glaube ich, auch eine ungarische oder tschechische Trickserie. Und die ist eben also sowohl im Westen als auch im Osten lokalisiert worden, aber jeweils anders. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, es gibt da offensichtlich mehr Verbindungspunkte oder mehr Trendpunkte, keine Ahnung, als ich das bisher so gedacht hätte. Also, dass man eben auch Popkultur sich in Zweifelsfall geteilt hat. Mhm. Nur unter anderen Vorzeichen vielleicht. Mhm. Gut, unsere Sendezeit ist vorbei. Wir haben uns 1,5 Stunden voll gemacht. Ich glaube, dass unsere Begeisterung für Marvels Kinder dann drüber gekommen ist. Ich hoffe das. Ja. Ich könnte stundenlang über das Thema DDR reden. Es gibt Podcasts, die machen das. Wie heißt die nochmal? Die Völkerkunde, die Staatsbürgerkunde. Staatsbürgerkunde. Die exakt genau das macht. Da dürft ihr gerne reinhören. Ich habe noch nichts davon gehört. Klingt aber nach einer guten Idee. Mhm. Vielleicht wäre das für uns auch nochmal ein Hörprojekt, dass wir dann da an die Staatsbürger, weil das ist halt ein Thema, was sicherlich auch 30 Jahre nach Mauerfall nicht uninteressant bleibt. Weil ich denke, also gerade so diese Sicherheit hätte ich gerne manchmal wieder. Also dass man einfach weiß, okay, ich habe gerade keinen Job, aber im Grunde genommen dauert es nicht lange und da wird mir was zugeteilt. Irgendwo ist sicherlich was für mich. Und diese Sicherheit fehlt im Westen. Vielleicht muss man die auch aufgeben für ein bisschen Freiheit. Keine Ahnung, ist eine andere Diskussion. Das ist tatsächlich eine andere Diskussion, aber das ist halt genau das, woran sich die beiden politischen Systeme immer geschieden haben und was halt, finde ich, am Ende von Kinderland eben auch durchaus zum Tragen kommt. Schönes Schlusswort. Auf Wiedermört! Tschüss! Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war das Leben, was wir sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt und zwar warm. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüger und Ausbeuterei. Die Partei hat immer recht. Meinung und das macht mich glücklich wie noch nie. Sie sogar laut sagen,